Jetzt aber, Sonntagabend, 18 Uhr, das Weltraumaffen-Duett ist wieder da. Leider ist Abel heute nochmal zum Kinderdienst verdonnert, aber er hat durchblicken lassen, dass das in nächster Zeit nicht mehr so oft passieren wird. Wo der Rest steckt, ja, das wüssten wir auch gern. Faules Pack. Also irgendwo... Ja, aber trotzdem, also, wir sind da, ja, also will ich keine traurigen Smileys im Chat sehen. Hui, nur Duett, ja. Sondern freut euch, dass wenigstens wir zwei Affen. Ja. Also, ich meine, die Besten sind schon mal da, ne? Das reicht da eigentlich auch. Jetzt sind unsere Zuschauer die Besten. Wir sind nur die Zweitbesten. Ja, wir haben heute die schleimige Platte auf. Okay. Ja, die anderen sind irgendwo noch Kuchen essen oder so, wegen unserem Jubiläum. Was? Jubiläum auch noch? Ja, haben wir nicht Jubiläum? Nee. War da nicht irgendwas? Ich hab praktisch heute Jubiläum. Also bitte? Ich spreche heute zum ersten Mal im Alter von 47 Jahren zur Welt. Noch ja, älter ist schön. Als ich ein. Ja, ich fühle mich zwar nicht so, aber ist halt so. Ich darf dann nämlich nicht mehr zum Festival für digitale Jugendkultur. Genau, gute Überleitung. Ja, das Festival für digitale Jugendkultur wurde uns noch zugespielt. Kurz vor Beginn unseres heutigen Streams und ich habe da mal ein bisschen durchgeklickt, das ist echt ziemlich, ja, ziemlich interessant. Man sieht auch schon hier an dem Frack eventuell von der Dame hier, die da steht, auch wenn sie nicht besonders groß angezeigt wird, habe ich mir schon gedacht, ist das eventuell die Frau Schwesig? Und stellt sich heraus, ja, es ist die Frau Schwesig, die hier dieses Ding eröffnet hat letztes Jahr. Also das ist irgendwie so ein Video, was ich mir jetzt noch nicht angeguckt habe, aber auf jeden Fall können wir ja gleich mal reinschalten. Aber ich krieg schon eine Hassschwellung am Kopf, warte. Aber erstmal schauen wir uns mal an, was es hier mit diesem Ding hier auf sich hat. Also das Ganze ist auf jeden Fall so eine Art Republika für Leute bis 30 Jahren, würde ich sagen. Irgendwo stand das ja auch, irgendwelche YouTube-Leute da. Und oh, YouTube-Legenden wie Cold Mirror, die ist aber doch auch schon mindestens irgendwie, die ist auch schon erwachsen praktisch. Ja, und noch so ein paar andere, das werden wir gleich sehen. Auf jeden Fall, ja, Meere und Ozeane. Familie, Senioren, Frauen. Ja, das ist ja nur das diesjährige Motto, also. Das ist, trotzdem ist das Ganze ein bisschen fishy, da gebe ich dir recht. Hm. Und, ja. Zeitstiftung, ganz was Neues. Und Funk. Und Funk und die Körperstiftung, das ist was Kirchliches, oder? Christliches. Freundinnen und Freunde, ich. Also ehrlich, ey. Hm. Die Republika dieses Jahr mit Herzchen, oder was? Ja. Organisierte Liebe. Ja, das ist ja dieses Jahr, Frau Gümüşay sitzt ja in der Programmkommission dieses Jahr sogar von der Republika. Und deswegen hat das ja heute einen ganz festen Teil dieses Jahr in der Republika. Also werden wir sicherlich, das ist ja Anfang Mai, das ist ja nicht mehr lange hin, die Republika, da werden wir sicherlich dann nochmal. Oh, da gibt es jede Menge Keck. Ja, da gibt es jede Menge Keck. Und ich wette auch dieses Jahr jetzt im Jahr 1 nach Trump wird wahrscheinlich die GEMA-Gate-Erwähnung, die ja schon immer so in jedem 10. Panel gefühlt irgendwie drin war, dieses Jahr wahrscheinlich noch viel häufiger sein und das Ganze Gefurze darüber irgendwie, dass 4chan irgendwie Trump ermöglicht hat und lauter so ein Kram. Also, das wird auf jeden Fall sehr salzig werden. Ja. Die Mitglieder des gemeinnützigen Vereins TinCon sind der Meinung, dass die junge Generation der Digital Natives mehr Applaus verdient? Scheinbar. Wofür jetzt? Dafür, dass sie jung sind oder und dass Selfies sie machen sind, oder ja. Was machen die? Was also? Verstehe ich irgendwie nicht. Zum stimmberechtigten Gründungsteam gehören ebenso viele Erwachsene wie Jugendliche unter 18 Jahren und genauso viel weibliche und männliche Mitglieder. Ist das nicht wunderbar? Ganz wunderbar, ja. Und ich glaube, hier steht jetzt auch gar nicht mit bei. Ach doch, hier steht es mit bei. Tanja und Johnny Häusler. Und das sind hier so Republika-Leute auf jeden Fall. Die haben das ganze Das sind Ding. die Autoren des Elternratgebers Netzgemüse. Oh, ey. Schlechte Wortspiele, es tut mir leid, geht nicht. Ja, also das sind hier so, ne, so zwei Leute und die gründen hier so ein Ding, wo du mit dem Bundesministerium und so dann da irgendwie Halligalli Na, wenn du die machst. richtigen Leute schon kennst von der Republika, geht es Und relativ dieses Jahr haben sie einfach. wohl auch nochmal ausgebaut, weil ich glaube, letztes Jahr gab es keinen in Hamburg, sondern nur in Berlin. Aber das ist auf jeden Fall hier im Juni in Berlin. Und das sind dann jetzt hier die Leute, die man da dann antreffen kann. Es fängt erstmal auch halbwegs, halbwegs okay an, aber dann geht es hier dann ziemlich schnell. Oh, die Jugend Space rettet. Frogs, die waren doch letztens in einem netten Video vom Mammon Magazin auch zu Ach Gast. so, stimmt. Das Das ist dieser vollkommen sind mal unausstehliche Heini richtige, da, ja. also solche Hohlroller, Ja, das ist wohl wahr. Entschuldigung. Jetzt, wo du es sagst, stimmt. Und dem Der Domscheit-Berg Domscheit, haben sie seine Augen ganz furchtbar gefotoshoppt. Sehe ich jetzt gerade. der könnte sich mit der Vizorek um den Titel Die toten Augen von Berlin durchaus prügeln, ja. Und das ist auch Wer wieder so ist der ein. lustige Mann mit der Pfeife? Das ist ja total lustig. Die Dame hier ist auf jeden Fall auch so ein Republika-Relikt irgendwie. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich dieses Breeding Unicorns. Die haben wir bei auf Klo gesehen. Ach, da auch, ja, Das war stimmt. die Tante, die diese komische Lolita-Mode erfunden hatte Ach und da so. irgendwie ganz stolz drauf war, obwohl sie Ja. eigentlich nur japanisches Cosplay Diese irgendwie super kopiert hat. männerfreundliche Lolita-Mode. Und Der Susie Aufklärer ohne Grime. moralischen Zeigefinger und darunter direkt. Nein, das ist die Überschrift von Susie Grime oder was? Nee, das ist der Sick da oben. Doch, das Okay. ist die Überschrift. Nee. Unten Echt? drunter ist was mit, Moment. oder? Ja, Ja, doch, Tatsache, das ist die untere. Das okay. Ich untere ist dachte es. schon. Das Alles hätte ich sehr klar. lustig Was gefunden, ist wenn das ihrer? irgendwie. Modejournalistin, Feministin und Rebell. Warum ist sie Rebell? Warum nicht Rebellin? Ja, wegen Adidas wahrscheinlich. Wenn es Puma wäre, wäre es Gott, ey. angepasst. Make Adidas great again. Dann haben wir da noch It's Coleslaw. Ah, ja. YouTuberin, Datenschutzexperte, Lernplattform. Jäger und Okay. Sammler, die Datteltäter. Alle dabei. Jäger und Sammler ist angeblich ein investigatives Format. Gott, oh Gott, oh Gott. Mr. Wissen to go. Nora Wunderwald und Eliot Tender, Genau. also known as André Teilzeit. Gott, ey, und dieses Foto, wie so ein ungeschorener Bobtail. Echt, ey. Ja, und korrektiv. Das Das ganze ist ja echt. Politklicke, ja. Ganz Ist wieder mal so ein Politklicke. Ort. Ja, Weißt du, das dann. ist wie wenn der Präsident und das Parlament nicht am gleichen Ort sein dürfen, weil wenn dann eine Bombe explodieren würde, würde es die ganze Führungsebene von der Clique aus. Also, du weißt, was ich meine. Stimmt eigentlich. Oh nein, das ist dieser Tarek. Oh Gott. Ja, der Herr Tarek, der beliebte Rassist aus Film, Funk und Ja. Fernsehen. Und die Ein Hengame hatten Brotnik. wir ja auch schon öfter Ja, und Frau Brotnik hatten wir auch schon. das ist die von na, wie heißt das Magazin? Missy. Und Frau Brotnik ist die berühmte Frau Brotnik mit dem Buch über Hasskommentare, die sich damals auf die Republika gestellt hat und unironisch gesagt hat, die Website Gorka, die macht das gut mit den Hasskommentaren, weil sie nämlich Ihre Kommentare zumacht. die Kommentare quasi zumacht und naja, so ziemlich, also nur das anzeigt, was irgendwie, wo die Autoren des Beitrags mit interagiert haben. Also, dass du quasi nur das lesen kannst, wo die Autoren sich auch irgendwie zu geäußert haben. Gender Messias? Steht da wirklich Gender Messias? Ja. Die haben sie doch nicht mehr alle, oder? Nee. Die haben sie doch einfach nicht mehr, vorne und hinten nicht mehr alle. Wie kann man denn jemanden auf einer Veranstaltung für Jugendliche als Gender-Messias ankündigen. Das ist natürlich Satire, das verstehe ich, aber der Narzissmus kann keine Grenzen in dieser Generation, habe ich das Gefühl. Okay, die kenne ich jetzt Meine nicht, aber die sind bestimmt auch Publikum. furchtbar. Weltverbesserer. Oh, Pixelschubser. Oh, warum wollen die alle so verkrampft lustig sein? Das tut weh. Hypergender-Verfechterin. Cyborgs e.V. Berlin. Hilfe. Hilfe. Cyborgs e.V. Das sind diese Leute, die glauben, wie eine gewisse Zoe Quinn, wenn man sich irgendwie einen kleinen Chip unter die Haut pflanzt, ist man ein Cyborg wahrscheinlich. So. Ja, so eine Art ist das, ja. Floskelwolke, genau, der gibt es wenigstens zu. Und die beiden Herren machen German Lifestyle, okay. Bürokraten, Deutsch, Übersetzungs-App-Entwickler. Sehen aber nicht sehr glücklich aus, die German Lifestyle-Leute. Oh. Ja, wir sind noch nicht durch. Eine Antirassistin. Ja, das reicht schon. Ach du Kacke, ey. Der Sprengstoff auf ihrem T-Shirt. Nee, Sprengstoff. Das scheint ihr Projekt zu sein. Also. Okay, ich kann es von hier aus schwer lesen. Digitale Spielewelten. Hab noch nie von der Frau gehört, obwohl ich irgendwie schon länger zock, aber na gut. Ja, und Maike. Wem gehört Grün, das Herzchen daneben denn? Die erzählt dir dann was von Ethik und Games. Deswegen hast du wahrscheinlich auch von der noch nichts gehört, weil du nichts mit Ethik und Games am Hut hast. Dann gucken wir nochmal, was die so verzapft. Eine Forscherin. Digitale Spiele pädagogisch nutzen. Bingo. Wenn sie sich nicht gerade gegen Hate Speech und Cybergewalt, ja, die es absolut total gibt. Spielt sie vermutlich etwas von BioWare oder Blizzard. Da am besten auch nochmal das Logo vom Bundesfamilienministerium daneben einblenden, würde ich sagen. Ich glaube, sie hat einfach die politisch korrektesten zwei Anbieter genommen, die sie nehmen konnte. Wegen Overwatch und hier Dragon's Dingsbums und Mass Effect. Das Bundestrollamt gegen digitalen Hass. Das ist auch ein bisschen abgenutzt, der Witz. Jux und Trollerei und Hate Speech, Bingo. Oh. Ist das Jung ist verloren. Tarek? Sieht fast so aus, wa? Sieht so aus, ja. Das ist ja ein Tausendsasser, der ist auf jeder Hochzeit am Tanzen. Deine Eltern haben wohl die Nachgeburt aufgezogen, du Schlampe. Lass diese Hurensöhne verrecken, diesen Sondermüll. Diese dreckige Hure müsste von 5 Schwarzen gleichzeitig vergewaltigt werden. Ich kann das eigentlich gar nicht alles so aussprechen, ne? Man schämt sich schon selbst. Du, ich mag deinen Text einfach nicht. Chili Vanilli, wir werden uns bei dem Thema einfach nicht einig. Deine Sprüche sind ein absolutes No-Go. Sorry, aber kein Bock auf dein Gequatsche. Den Unterschied merkst du selber, oder? Scheinbar nicht. Also. Oh mein Gott, ey. Was für ein bigotter Mensch. Warum ihr euch sonst wie muss man seine Gehirnhälften trennen, um das unter einen Kopf, unter eine Schädeldecke zu bringen? Verstehe ich nicht, ey. Das auf Frau Domscheit-Berg. Ah, hier haben wir auch den Beitrag von Meer und See, die Ocean Game Jam. Oh, YouTuber, Minecraft, oh, Hacker, Klebebandkünstler. Ja, sollen sie machen. Die kleben uns alle den Mund zu, dann wahrscheinlich, ja. Das ist scheinbar ernst gemeint. Street Art mit Klebestreifen. Ja, macht, macht. Aber bitte verlangt dann nicht irgendwie, dass wir das fördern staatlich. Und Ist auch dieses Sea Geld. Shepherd, ist das nicht dieses Ding, wo sich South Park mal drüber lustig gemacht hat? Ist das nicht diese Jungs, die mit Schiffen rumfahren und versuchen, Walfänger abzudrängen von Walen und so und Wale zu vertreiben, wenn Walfänger in der Nähe sind? Das sind die, glaube ich, oder? Aber ich bin jetzt auch nicht so ein Türkei, Chaos macht Experte, Schule was das Berlin, angeht. ja. Blitzerklärer, okay. Ah, gut, das ist wahrscheinlich vom CCC Chaos macht Schule. Ja, da ist ja auch das Logo da unten. Ja, so sind Ja, sie. und all diese Leute bekommen Geld dafür, dass sie da auftreten. Und all dieses Geld kommt entweder von irgendwelchen Stiftungen, wo reiche Leute ihre Kohle gebunkert haben und damit Einfluss auf die Gesellschaft nehmen, oder gleich von Ministerien und ähnlichen Einrichtungen. Ja. Damit, ja, ich weiß nicht, wen von denen wer von denen wirklich sein Honorar wert sein soll. Dann hau ich Und mal sie kommt was. natürlich auch, ne? Also hier die Frau in Rot kommt Was? auch. Also nicht die mit den roten Haaren, sondern die Gina mit der Lisa roten Jacke. Manuela sozusagen. Ja. Ja. So, ich habe jetzt drei Mikros, nur zur Sicherheit. Das, was ihr gerade gehört habt, das ist was Besonderes. Das ist was Besonderes, was hier die nächsten 3 Tage passiert. Und deswegen haben wir auch einen besonderen Gast für die Eröffnung, nämlich Manuela Schwesig. Manuela Schwesig ist die Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und damit die höchste Vertreterin für eure Interessen in der deutschen Politik. Jetzt habt ihr die Gelegenheit, sie auszufragen und ihr einmal alles zu sagen, was ihr euch wünscht, was ihr wollt, was ihr fordert von der Politik. Hier ist Manuela Schwesig. Oh, ich hoffe so sehr, dass halt dieses Jahr irgendwer mit einem Pepefrosch Button irgendwie da hingeht in seiner Schulklasse und ihr mal eine Frage stellt. Aber ich glaube, so woke sind unsere Kinder noch nicht. Rot, gelb, rot passt zum Outfit. Frau Schwesig, ich habe das gerade schon aufgezählt. Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Das ist ganz schön viel auf einmal. Kommt da die Jugend nicht manchmal auch ein bisschen zu kurz? Nee, die kommt nicht zu kurz. Das ist eigentlich so wie im wahren Leben. Alle sind ja irgendwie zusammen, die Erwachsenen, die Kinder, die Jugendlichen. Und manchmal klappt es gut zusammen, manchmal gibt es auch Stress miteinander. Und so muss ich das auch in der Politik hinkriegen. Zuschauen, dass keiner zu kurz dabei kommt. Und ich glaube, dass wir so etwas hier. Außer natürlich die Männer. Die kann man wie üblich aussparen, genau wie im wahren Leben. Für die Jugend mitfinanzieren und dass ich heute da bin, zeigt, dass wir, dass die Jugend bei mir nicht zu kurz kommt. Aber wie kann man als Jugendlicher überhaupt Macht ausüben in Was Deutschland? für Wie kann eine man hohle Einfluss nehmen, wenn. Phrase das war. Dass ich hier bin, beweist ja, dass ich nicht irgendwie die Jugend nicht ignoriere oder Aussprache, dass. ja, genau. Ich unterhalte mich mit der ganzen Jugend hier, mit Elliot Tender und Die den ganzen Leuten. Symbolpolitik fällt mir da von letzter Meine Woche wieder ein. Güte, Ich tue zwar nichts für euch, aber ich bin doch hier und höre ja. mir eure dämlichen Fragen an und dann gehe ich nach Hause und mache mir eine Flasche Grand Cru auf. Wenn man zum Beispiel nicht mal wählen kann unter 18. Also erstmal kann man wählen ab 18. Das finde ich schon mal gut und das machen noch nicht alle. Und deswegen wäre es schon mal gut, wenn eigentlich alle mitmachen. Und dann ist es so, dass ich eine starke Verfechterin davon bin, dass man wenigstens auch schon ab 16 wählen könnte. Das ist ja in manchen Ländern möglich. In manchen Ländern möglich und ich würde mir das auch sehr für die Bundestagswahl wünschen. Da gibt es immer ein so ein Argument, was ich ehrlich gesagt relativ schräg finde. Zum einen, ob denn Jugendlichen wirklich denn schon es alles gut genug wüssten, also ob das immer die Erwachsenen gut genug wissen, das will ich mal auch, kann man auch ein Fragezeichen machen. Und dann das andere Argument, das finde ich auch ziemlich hart. Ja, und dann wird noch mehr extrem gewählt. Aber da sage ich, ich kann ja nicht jemandem das Wahlrecht verweigern, nur weil es vielleicht jemand anderen gibt, der extrem wählt. Und ich glaube, dass wir gerade die Jugend brauchen in Zeiten wie diesen, das ist das, was ich wahrnehme, dass es viel mehr Jugendliche gibt, die sagen, nee, wir sind kritisch mit der Politik, aber wir wollen schon, dass dieses Land zusammenhält. Wir legen auf diese Werte Freiheit, Solidarität, auch großen Wert. Und deswegen vertraue ich da, dass die Jugend, wenn sie ab 16 mitwählen kann, auch in die Richtung wählt, dass dieses Land wirklich zusammenhält und nicht gespalten wird, so wie wir das in diesen Tagen auch oft erleben. Und dafür hast du dir Ist diese halt die Leute Frage, geholt. wie Dafür hast du dir aussagekräftig. diesen scheiß Tarek Heini da hingeholt und Susi Grime und diese ganzen Idioten. Und wie aussagekräftig ist so eine Wahl, also so eine, also das Wahlrecht für 16-Jährige, ich halte das für absoluten Wahnsinn. Das ist, weil erstmal können die schön indoktriniert werden, ein paar Jahre in der Schule, solange sie nämlich noch kein kritisches Denken entwickelt haben, kriegen sie ja die ganze Zeit schon dieses Bombardement mit Genderblödsinn und all dem ganzen Kram und sollen in Zukunft auch Kurdisch und Arabisch und was weiß ich lernen, um sich besser zu integrieren. Ne? Das, und dann sollen sie wählen, ohne irgendwie mal eine Gegenmeinung gehört zu haben nach Möglichkeit, weil die immer schön aus der Schule raushalten. Halte ich für Blödsinn. Okay. Bevor es soweit ist, bevor auch 16-, 17-Jährige wählen dürfen, haben wir jetzt wenigstens die Gelegenheit, Fragen zu stellen. Wenn ihr die Hand hebt, komme ich mit diesem Mikro zu euch und dann könnt ihr Manuela Schwesig alles fragen. Wer ist denn zuerst? Ah, ihr dürft alles fragen, ne? Es passt hier niemand auf. Gut. Da. Meine Frage wäre, was macht man denn so den ganzen Tag als Ministerin oder als Minister, ja, zum Beispiel im Familienministerium? Ich hab's gewusst. Oh Mann, ey. Er hat doch eine ganz schön tiefe Stimme für so einen Jugendlichen. Du hast eine wirklich interessante Frage zu stellen und hast einen Politiker vor dir, dem du vielleicht nicht vertraust, wie die Frau Schwesig das gerade ausgedrückt hat. Und dann fragst du, was machen sie eigentlich den ganzen Tag? Ja, deswegen müssen sie auch mit 16 ja, wählen, weil die nicht wissen, was so ein Minister macht. Wählen. Also das ist ziemlich bunt und das ist das, was ich auch mag an meinem Job. Es gibt nicht den einen Tag, wo alles gleich ist. Also zum Beispiel diese Woche. Aber wir wollen mehr Gleichheit. So nicht die Gleichheitsfrau. War ich am Dienstag und am Mittwoch mit der ganzen Bundesregierung, also mit meinen Ministerkollegen in Meseberg. Da haben wir uns zurückgezogen zur Klausur und da ging es einen ganzen Tag lang nur um Digitales. Von digitale Wirtschaft über digitale Jugend bis hin, was ich ganz spannend fand, was Digitalisierung auch in der Entwicklungspolitik schaffen kann. Dass wenn wir zum Beispiel die Bauern in Afrika, wenn die ausgestattet sind mit Internetzugang, mit Smartphones, dass sie selbst schauen können, wie sind eigentlich die Preise für Reis auf dem Weltmarkt und sie sich nicht mehr aufdiktieren lassen müssen. Also wirklich spannend, wie man auch mit Digitalisierung einfach, die Welt verbessert. Wenn die Preise am Weltmarkt höher sind, fahren Sie mit dem Fahrrad zum Weltmarkt und verkaufen das dann. Genau, ja. Versuchen Sie sich. So kann man denen helfen. Ich meine, klar ist es gut, wenn die Wetter-Apps und so einen Kram haben, aber den Preis auf dem Weltmarkt. Und vor allen Dingen ist ja auch die Frage richtig beschissen beantwortet schon alleine, weil er hat sie gefragt, wie ist so ein Tag bei Ihnen? Und sie erzählt ihm von einem Tag, wo sie nicht in ihrem Ministerium gewesen ist, sondern sich irgendwie mit Reis auf dem Weltmarkt beschäftigt hat. Ja, sie wollte möglichst viel Digitales in der Antwort unterbringen. Ja, wahrscheinlich. Ja, meine Arbeit ist so interessant. Ich erzähle Ihnen mal von dem Tag, wo ich nicht arbeiten war. Letztens hatte ich Urlaub und es war so ein schöner Tag. Meine Güte, ey. Kann. Das war zum Beispiel in dieser Woche an einem Tag ein Thema. Jetzt komme ich gerade von einer Sitzung mit meiner Personalvertretung, auch gerade mit den Jugendvertretern, die gerade frisch gewählt worden sind in meinem Haus. Da gibt es ja auch Azubis. Und da hat mich natürlich interessiert, was ist für euch wichtig, wenn ihr bei mir arbeitet, was müssen wir Gutes tun für euch? Und davor hatte ich eine Dienstberatung zum Thema Frauen in Führungspositionen. Und wenn ich nachher gleich ins Auto steige, nach diesem Termin, habe ich zum Beispiel eine Dienstberatung zum Thema Jugendschutzgesetz. Also da seht ihr, es geht ganz bunt durcheinander. Und das ist, was mir eigentlich unheimlich Spaß macht, dass es nicht so eintönig ist, sondern irgendwie ist jeden Tag was los. Viele Baustellen, aber dafür bin ich ja dann auch da. So, weitere Baustellen. Wer will noch was wissen? Da vorne. Ganz platt gefragt, Sie haben gesagt, dass Sie viel über Digitalisierung gesprochen haben. Werden die Schulen denn jetzt endlich mal digitaler und medienkompetenter? Das wird doch auch wieder eine Wischiwaschi-Antwort. sehr berechtigte Forderung. Ich habe auf dieser Klausur genau das, als ich dran war, mit meinem Wortbeitrag zum Thema gemacht und habe der Bundeskanzlerin und auch meinen Ministerkollegen gesagt, dass ich finde, da muss ich dringend was tun. Und ich glaube, bei der Ausstattung für Schulen geht es nicht allein darum, dass jeder ein iPad hat, sondern geht es vor allem darum, dass man kompetente Lehrer hat oder man macht es mit anderem Personal. Also ich finde, man muss auch nicht den Lehrern alles auf die Schultern laden, dass es für Kinder und Jugendliche wirklich interessant ist und dass wir die Medienkompetenz stärken. Machen ja. Oder Korrektive genau. Oder Leute vom Wahrheitsministerium. Da habe ich auch gerade dran gedacht, ja. Oder Hausmeister mit AA-Schulung. Susi Greim kommt an eure Schule und erklärt euch das Internet. Ja, ich kann meinem Stift irgendwie Vorhäute abschneiden. Wo kann ich denn hier mal einen kiffen? Was? Ja. Darf ich nicht? Wie? Genau. Irgendwie Bildungsversager, immer weniger Männer studieren und so weiter und so fort. Aber das ist natürlich kein Thema für Frau Schwesig, sondern die Digitalisierung in der Schule. Das andere ist ja gar nicht ihr Ressort. Und ich vermute mal, dass viele, die von euch jetzt da sind, sich sowieso damit ganz doll identifizieren und auseinandersetzen. Aber was mich umtreibt, ist auch das Thema soziale Gerechtigkeit in der Digitalisierung. Und das, was wir in der Bildung feststellen, dass es eine soziale Ungleichheit gibt, dass gerade die Kids abgehangen werden, die aus Elternhäusern kommen, wo sie nicht so stark gefördert werden können, aus unterschiedlichen Gründen, dass sich das auch niederschlägt bei der Digitalisierung. Und das würde ich schade finden, denn wenn die Digitalisierung die Zukunft ist, und dann, finde ich, muss es uns gelingen, dass alle Kids in der Schule die gleichen Startchancen haben. Und das zählt dann nicht nur für Mathe und Deutsch, sondern es zählt definitiv auch für das Thema Medienkompetenz. Naja, wenn die einen mehr als nichts haben und die anderen nichts haben, dann ist es doch schon voll digital, oder nicht? Digitalisierung. 1-0, 1-0, 1-0. Genau. Hast du Geld? Ja. Das sind die einzigen zwei Zustände, die du noch brauchst. Dann ist alles digital. Du scheinst ja ziemlich cool zu sein. Oh, leck mich am Arsch. Oh, okay. Okay, ja, das war jetzt genug von diesem Video, würde ich sagen. Oder ich hoffe, der Junge wird sein Leben lang gehänselt an der Schule für diese. Ja, obwohl doch, jetzt will ich doch noch wissen, was jetzt kommt. Also. Wer hat das gesagt? Den sehe ich gerade nicht. Ja, okay. Und ziemlich viele Leute in meinem Alter sind große Fans vom Grundeinkommen. Ziemlich viele Leute in Foren und Zeitungen für unser Alter finden das eine super gute Idee. Das ist eigentlich Konsens, dass das bald kommt. Was ist deine Meinung dazu? Ich bin demgegenüber skeptisch. Ja, ihr habt noch nie irgendwelche Steuern bezahlt, aber ihr seid natürlich der Meinung, das wäre gut so mit dem Grundeinkommen. Ich verfolge die Diskussion aber sehr aufmerksam und beteilige mich auch dran, weil man kann jetzt auch nicht sagen, nur weil mich eine Idee noch nicht überzeugt, beschäftige ich mich nicht damit. Insbesondere deshalb, weil es so ist, wie du sagst, es fordern immer mehr. Mich überzeugt jetzt noch nicht ganz dabei, warum alle ein Grundeinkommen bekommen sollen. Ich verstehe den Ansatz, dass man sagt, mach doch ein Grundeinkommen und dafür werden die ganzen anderen sozialen Leistungen, die es gibt, eingestampft. Das wäre viel einfacher, teilweise auch gerechter und gerade viele, die in den Bereichen, ich sag mal, Solo-Selbstständige arbeiten, in der ganzen Kreativwirtschaft, wären viel unabhängiger, weil jetzt gerade in diesem Bereich extrem Selbstausbeutung herrscht. Ich kenne das von meinem Bruder, der im künstlerischen Bereich tätig ist und erlebt es da, wie schwierig das ist. Na, das ist aber ein Mann. Das ist ja unwichtig auch generell so. Ne? Ja. Vielleicht sollte sich mal ein Mysterium mit deinem Bruder beschäftigen, Frau Schwesig. Okay. Mir reicht's. Willst du noch mehr? Ja, mir reicht's. In dem Chat reicht's laut Meldung auch, glaube okay. ich. Ja, und dieses ganze Ding hat letztes Jahr hier, wurde das sogar hier bei Fritz darauf hingewiesen, da war es doch schon im Mai letztes Jahr. Dem Kram hier, die Convention. Ja gut, bei Fritz ist das, was dieses Ressort Technik und Jugend ja auch mit Herrn Kogel und so. Ach so. Und in einer Nase aus der Seilschaft recht gut besetzt, was Propaganda für so einen Scheiß angeht. Mich würde halt interessieren, was für ein Typ Jugendliche geht denn überhaupt zu so einer Veranstaltung? Schicken die da ganze Schulklassen hin, die dann müssen? Oder sind das alles dann auch, sind das halt die Entsprechung der Republika-Leute? Alles die Nasen, die sich ein MacBook leisten können und dann irgendwie glauben, das alleine würde sie schon zum Bohemian machen? So, ich weiß es nicht. Wer geht denn da hin? Teenager Internet Network. Gute Frage. 25 Euro kostet das die Teilnahme. Müssen wir mal wissen, wie viele Leute da hingehen. Steht was von wegen Taschen? Achso. Ist das zu viel? Blablabla. Wie viel Eltern in die Weiterbildung ihrer Kinder investieren? Darauf habe ich keinen Einfluss. Ja, was hat das mit Weiterbildung zu tun, dass ich mir den Tarek und die Susi und einen Tender da anhören kann? Meine Fresse, ey. Eliot, das Schmunzelmonster. Hoffen auf eine Aufbruchstimmung. Von der Digitalkonferenz Republika unterscheidet sich die TinCon laut Häusler, der dann zu Mitgründern gehört, nicht nur durch die Zielgruppe. Wir waren damals vor 9 Jahren alle Bloggerinnen und Blogger. Jugendliche sind viel stärker in Gruppen aufgesplittet. Wir hoffen auf eine Aufbruchstimmung, dass ein Gemeinschaftsgefühl entsteht. Ja, wir hoffen auf eine Echokammer, die länger anhält und uns unsere Taschen füllt. Die große Schwester der TinCon. Die Big Big Sister, ja. Da habt ihr es, Leute. Die Republika wird hier von einem der Gründer als große Schwester bezeichnet. Dem kann ich nur zustimmen. Ja, das war die alte über uns Seite, die wir eben schon gesehen haben, wo das hier ganz vorne stand, wer das irgendwie gemacht hat. Ich werde mich schützen. Wenn ich dahin gehen sollte, werde ich einen TinCon-Hat aufsetzen. Ein Tin-Foil-Hat, ja. Und das war eins der Panels, die es letztes Jahr gab. Im Foyer oben links. Genau. Ja, hört sich an, als hätte jemand Sarkisian geguckt und Geld damit verdient, ihre Argumente nochmal bei der TinCon zu wiederholen. Schlau, Frau Vera Marie Rodewald. Und sie brauchen nur 30 Minuten dafür. Kann man die noch anklicken? Ich guck mal. Ah, geht noch. How to Let's Play. Warum spielt man in der Schule nicht schon viel mehr Videogames? Weil die da lernen sollen zu schreiben und zu rechnen, Vera. Gehirnboost lernt man beim Spielen. Geheime Superkräfte, was? Man lernt beim Spielen alle möglichen Sachen, die auch sonst wichtig sind. Gehirnboost, Teamfähigkeit oder geheime Superkräfte. Ach so. Hast du auch schon geheime Superkräfte? Ja, sie organisiert in Hamburg die Play. Über das Ding haben wir uns auch schon ausgiebig lustig gemacht. Das ist auch so eine Veranstaltung, wo Kogel und die ganzen Leute sich alle rumtreiben. Boah. How to Let's Play, okay. Für Leute, die nicht in der Lage sind, ein YouTube-Video zu dem Thema zu gucken, oder was? Ja, wahrscheinlich. Alter Schwede. Let's play Germany. Wie macht man das denn? Oh, auch Frau Vera Maria, okay. Ja, deswegen war das da gerade verlinkt. Die hat er aber gut verdient an dem Tag, wa? Einfach mal ein paar Internet-Videos auswendig lernen und dann kannst du da auf der Tin Can Foil Academy schon ein paar ganz gute Vorträge halten. Erzählst halt, dass man OBS runterladen kann, dass das ganz super ist und so. Dass man ein bisschen Upload-Speed braucht. Und dann sind die 30 Minuten auch schon um. Fuck, ey. Ja, der nächste super Kongress mit Förderung von der öffentlichen Hand ist dann wieder der Zündfunk. Oder auf jeden Fall einer, der jetzt noch in weiterer Ferne liegt, nicht der nächste. Aber auch dieses Jahr wieder noch ist. Das ist ja so ein kleineres Ding in Bayern auf jeden Fall, aber auch wieder, wo jede Menge Gamergate gelabert wird und irgendwelche Tagesschau-Social-Media-Manager mit zittrigen Stimmchen erzählen, wie böse das Internet ist. Und da gibt es jetzt einen Call for Papers, also könnt ihr hier noch einreichen, wenn ihr noch eine gute Idee habt, was man beim Zündfunk... Wir sollten echt langsam mal anfangen, mit den Affen uns bei solchen Sachen zu bewerben. Meinst du, ja. Ja, auf jeden Fall wollen sie alles von dem wissen, deine Adresse und so. Die ganz dreist bewerben, die Wahrheit über Gamergate zum Beispiel. Dein Twitter-Account. Alter, Beruf. Also wenn du bei Beruf was anderes einträgst als Journalist, dann bist du doch da wahrscheinlich schon mal nicht genommen, oder? Also. Nö, du kannst dann auch Soziologe sein oder so. Netzwerkforscher, Rapperin. Was war das? Aktivistin, Rebell. Technikwünsche. Mein Apple, euer Beamer und Netzwerk. Oh mein Mann. Windows. Ah, sicher, da kann ich stehen, mein Computer. Da kann, oder klapp ja, mal auf, was der Rest ist. Was ist mit Linux hier? Ich fühle mich diskriminiert. Ja, klapp doch mal auf, vielleicht ist da drunter noch irgendwie das dein Windows-PC. Das ist das. Das ist das, was da drin ist. Das ist aufgeklappt hier. Das ist ja elitär. Mein Apple ohne Beamer. So, das heißt, ich kann da kein. Ich muss doch auch einen Windows-Laptop da anschließen können. Ja, stimmt da. Mein Windows, euer Beamer und Netzzugang. Ach, ich kann das runtergeklappte nicht sehen. Okay, siehst du nicht? Bei mir steht nur mein Apple, euer Beamer und Netzzugang. Deswegen bin ich die ganze Zeit schon so, hä, was? Ja, komisch. Na gut. Beweise, dass du kein Roboter bist. Aber ja, ey, da müssten doch die eigentlich schon alle durchfallen, oder? Man jetzt 10 oder soll man eingeben 3 und 7 als Wort oder einfach nur 3 und 7 eingeben? Ich glaube, die richtige Antwort jetzt lautet. Eine Frage. Die richtige Antwort lautet, glaube ich, Frau. Was bedeutet das? Mal aufs Sternchen. Keine Ahnung. Dieses Capture. Das ist echt, es gibt mindestens 3 Möglichkeiten, es zu lösen. Ja, 37 zum Beispiel. Ja, läuft. Es gibt nur eine politisch korrekte Antwort wahrscheinlich. Stimmt, dadurch wird wahrscheinlich ausgesiebt. Wer das binär irgendwie heteronormativ löst, der wird gleich gelöscht. Wenn du da unten reinschreibst, es gibt nur 2 Geschlechter, dann ist kein Platz. Ach ja, genau. Ach, deswegen habe ich das, glaube ich, reingetan, wegen dieser super tollen Fuck, die da mit bei ist. Ich möchte als Speaker am Zündfunknetzkongress teilnehmen. Was muss ich tun? Stöpsel dich ein. Ja. Nach welchen Kriterien wählt ihr mich aus? Qualität, Originalität, Relevanz, Vollständigkeit des Vorschlags. Ebenso wie die Mischung für das Gesamtprogramm. Kreativ, sachkundig, innovativ. Kreativ, interessant. Sachkundig. Ja, das ist alles schon wieder so ein... Bla. Also zum ersten Mal, dieses Wort Speaker sollten sie sich unbedingt abgewöhnen, weil ich weiß, es ist irgendwie Englisch und es bedeutet halt irgendwie so viel wie einer, der spricht, aber das in das auf Deutsch... Das stand früher immer hinten auf Hi-Fi-Geräten drauf. Ja, im Deutschen, Speaker. Im Deutschen interessiert einen, Speaker. Da klingt es einfach viel zu sehr nach Lautsprecher. Und ein Lautsprecher ist nun mal einer, der sich nicht dasselbe ausdenkt, was aus ihm rauskommt. Ne? Also, das ist kein Musikinstrument oder so. Es ist halt einfach nur das, wo ein Kabel irgendwo drin steckt und ja, dann halt der Strom da einfach durchfließt und dann die Membran rotieren lässt. So. Ja. Aber ja, gut, das passt natürlich für manche von den Leuten da ganz gut. Oh Mann, ey. Der Call of Duty endet am 30. Juni 2017. Also bis dahin könnt ihr noch irgendwie deine... Ja, und vor allem kreative Sachkundige. Was? Also entweder ist es kreativ, ich mein, oder ist es sachkundig, aber es ist doch nicht kreativ sachkundig. Ja, doch, du kannst ja schon irgendwie das kreativ gestalten und sachkundig die Inhalte darstellen oder so ein Scheiß. Aber Qualität, Originalität, Relevanz, Vollständigkeit, das sind 4 Ausschlusskriterien, wo du keine Chance hast. Wenn die dir sagen, nö, das ist uns nicht relevant genug, das ist uns nicht neu genug, das ist uns nicht umfassend genug oder das gefällt uns einfach nicht, also du hast keine Chance. Vollständigkeit. Ja. Vollständigkeit. Ja, wenn man sich da anguckt, was da durchgekommen ist. Wenn da jemand übers Internet spricht, dann möchte ich, dass dann aber auch über alle Seiten gesprochen wird, und zwar jeder einzeln. Ja. Ja, aber diese komische Müllgrafik von wegen so, ja, hier Gamergate, ist irgendwie der Blockbot, sind Leute irgendwie raus, dass der eine Heini da vom, wie heißt dieses WASD-Magazin, da das eine Jahr da erzählt hat, das war vollständig, oder was? Der Mann mit der Wundermaschine aus Frankreich, die Computerspiele emulieren kann. Ja, ich glaube, der war das oder irgend so einer. Wann muss der Inhalt fertig sein zu Beginn deines Auftritts? Okay. Wir benötigen lediglich die Vorlage eines vorläufigen Skriptes. Ja, wir müssen nur gucken, ob du auf Linie bist. Wenn du auf Linie bist, dann ist okay. Also kann auch keiner erzählen, dass diese komische Tagesschau-Jule den da irgendwie... Also, da hat sie den Zettel hingelegt, wo drauf stand, ich bin ein Opfer. Und dann haben die gesagt, ja, vollständig, innovativ, originell, halt deinen Vortrag. Ja. Und das Ganze wird übrigens finanziert vom Bayerischen Rundfunk, dieser Zündfunk-Scheiß. Also jeder, der von euch in Bayern wohnt und brav seine Gebühren noch zahlt, der sorgt mit dafür, dass solche wunderbaren Dinge passieren können. Und die Süddeutsche Zeitung. Zündfunk. Seufz. In Klammern Seufz. Ja. Ja, kommen wir zur nervösen Republik. Frauke sieht nicht glücklich aus. Sieht nicht glücklich aus, nee. Ja, ich habe mir so ein paar Timecodes aufgeschrieben, die wir uns jetzt mal angucken können. Was möchtest du als erstes haben? Den Mars oder den Diekmann? Oh, dann komm, machen wir das Schlimmste zuerst. Gib mir den Mars. Okay. Okay. Ja, also das ist hier auf jeden Fall vom 1. Mai letztes Jahr, wo ja Herr Maas da von dieser 1. Mai-Kundgebung weggebrüllt wurde. Sie ahnen, was da auf Sie zukommt. Ist das laut genug? Ich glaube nicht, ne? Irgendwie ist es ein bisschen leiser. Kommt. Ich ahnte das nicht, was da geschehen ist und auch die Heftigkeit, mit der das da abgelaufen ist. Und der Hass in den Augen, die ich da gesehen habe, den habe ich so auch vorher noch nirgendwo gesehen. Wisst ihr eigentlich, wie lächerlich es ist, hier die Meinungsfreiheit hochzuhalten und nichts anderes zu tun, als anderen zu verbieten, die Meinung zu sagen? Wenn ihnen Menschen nachlaufen und anfangen, irgendwie nach Autos oder nach den Sicherheitsbeamten zu treten, dann ist das alles andere als schön. Man wird wahrgenommen als jemand, der bekämpft werden muss. Es geht also nicht mehr um das, was man sagt, sondern nur noch darum, wer man ist. Und das ist schwierig. Ja, lustig, ne? Das ist eine Frechheit von ihnen. Sowas zu behaupten, er würde um seiner Person willen. Das ist wie Anita Sarkeesian kriegt nur Kritik, weil sie eine Frau ist. Das ist ein Witz. Ja, und vor allen Dingen, wenn du mal reinguckst in die Broschüren von der AA-Stiftung und diesen ganzen Kram, die sagen das ja die ganze Zeit, dass diese ganze Hassrede nur ist, weil sie Frauen sind, die sich äußern und dass es nur gegen Frauen geht und so weiter und so fort. Das sagen die ja die ganze Zeit. Dass es halt darum geht, wer das ist. Und wir sagen ja auch die ganze Zeit, dass das Hauptproblem halt eben ist, dass es irgendwie gar nicht um die Inhalte geht, sondern es nur, wie heißt du ja hier, Maskulist, Gamer geht, keine Ahnung wie was. Und deswegen ist das Hassrede. So. Ja, und auch dieser Spruch von wegen, ja, das ist doch hier ironisch, dass sie hier meinen, die Meinungsfreiheit zu verfechten. Ja, das meint die und das ist auch ironisch, weil er ist der Minister der Justiz, der diesen Kram noch vorantreibt, nicht die Leute, die da vor ihm stehen. Das, nee. Das ist übel, ne? Und diese Taktik, Leute niederzubrüllen und ihnen die Stimme zu nehmen, ja, die wird von beiden Extremen verfolgt. Ne? Also wir erinnern uns an Milo und Berkeley und solche Geschichten. Ich erinnere mich an eine Demo, als es um diese ganze Schuldenkrise ging, irgendwann an 2009 oder so, wo der schwarze Block dann den Lafontaine niedergebrüllt hat, der da gesprochen hat und die Leute alle nur kopfschüttelnd daneben standen. Also da so zu tun, als wäre das jetzt nur gegen ihn und nur wieder von einer Seite, ist auch wieder scheinheilig bis zum Abwinken. Ja, ich gucke kurz nochmal eben was nach in meiner Einstellung hier, warum das so leise ist. Steht aber eigentlich alles voll. Na gut. Ehrlich gesagt, ich kann das nicht ernst nehmen. Ich kann Ihnen aber auch gar nicht erklären, wieso ich es nicht ernst nehmen kann. All diese ganzen Beschimpfungen mit Volksverrätern und was einem da noch nachgeworfen wird. Vielleicht ist das irgendwie aber auch ein persönlicher Schutzmechanismus, dass ich es gar nicht an mich heranlassen will. Ich weiß es nicht, aber es berührt mich nicht. Vor allen Dingen aber, und das ist das Allerwichtigste, es beeinflusst mich nicht. Es berührt mich nicht, es beeinflusst mich nicht. Geil, oder? Nee, das ist super. Die können mir noch so oft sagen, ich sei ein Kriegstreiber. Naja, aber ich meine. Da habe ich einen internen Abwehrmechanismus. Ja, sowas muss ja noch nicht mehr gehen. Ich rede ja nur davon, ne, das ist der Typ mit der Taskforce, mit den Leuten, die sich die ganze Zeit über verbale Gewalt beschweren, ne? Und wo die Gümüşay anfängt zu heulen und meint, hier irgendwie People of Color können sich das aber nicht erlauben, dass die AfD irgendwie in Deutschland hochkommt und so ein Kram. Bei den Inhalten hört er nicht hin, aber sobald irgendwie dann ein böses Wort fällt, da ist er dann ganz Ohr auf einmal. Ganz, ganz tolle Nummer von jemandem, der Volksvertreter ist. Naja, also im Prinzip hat er ja gesagt, also, naja, was heißt genau, hört er genau hin? Das kam mir jetzt eigentlich nicht so vor. Es kam mir so vor wie, es perlt alles an mir ab, so, ja, ich nehme das wahr und stört mich nicht. So, ist halt Teil des Ganzen. Er spielt doch seinen eigenen Twitter-Account doch nicht persönlich. Das ist doch aber, also. Nee, macht auch nicht, aber so oder so. Ich meine, das ist steht da im kompletten hundertprozentigen Gegensatz zu dem, was diese ganzen Initiativen, die ihn da alle umschwirren, sagen. Oder ja, sehe ich das da falsch? Da ist er näher an der Gamergate-Seite, die sagt, dann spiel's halt nicht oder hör halt nicht hin. Ja, ja. Also fand ich unglaublich. Ich konnte es gar nicht fassen. Als ich das das erste Mal gehört habe, war ich so, was? Jetzt sagt er gleich auch noch was ich auch unglaublich fand. Moment, wo ist der 38? Das Theater ist schön da im Hintergrund. Das ist eine Oper wahrscheinlich bei dem hohen Dach. Ich glaube, das hängt damit zusammen, dass Parteien auch vor allen Dingen ihre Parteien- und Parlamentswelt haben, in der sie leben. Wir suchen uns Mehrheiten in unseren Parteien, um eine Position durchzusetzen, anschließend auch eine Mehrheit im Parlament, um etwas beschließen zu können. Und danach ist der politische Prozess zu Ende. Dass während dieses Prozesses im Parlament und auch in den Parteien wir eigentlich für das, was wir beschließen wollen, wir uns auch ein Mindestmaß an gesellschaftlicher Zustimmung besorgen müssen, das ist eigentlich gar nicht mehr Bestandteil politischer Arbeit gewesen. Und ich glaube, das hat dazu geführt, dass Politik und Bürgerinnen und Bürger sich doch etwas zu sehr voneinander entfernt haben. Geil, oder? Das ist der Hammer. Der Mann, ja, er hat das Problem erkannt, aber er bleibt trotzdem in der Blase sitzen und macht weiter, glaubt aber, er sei irgendwie anders oder besser. Ja, also Maas und Schwesig, die beiden mit diesen ganzen Initiativen, die da alle unterstützt werden und die da alle umschwirren. Und dann so ein Spruch. Von wegen so, wir müssen da in der, das gesellschaftliche, das ist ein gesellschaftlicher Prozess. Also, ja, fällt mir nichts mehr zu ein. Nee. Wirklich nicht. Da bin ich echt baff, dass er das so klar sehen kann, ohne hinzugucken, wirklich. Okay, so viel zu Herrn Maas. Und dann hatten wir jetzt noch? Da kommt noch Kai Diekmann, ehemaliger Bildchef. Ja, Kai, der ist ja jetzt, wo ist er jetzt? Ja, der hat doch einen neuen Job bei irgendwas. Irgendwohin gelobt, ja. Aber auf jeden Fall kommt jetzt noch mal so ein Ding, was unter GEMA-Geld-Gesichtspunkten wirklich sehr interessant ist. Bildzeilen und was hat das mit der Realität zu tun? Also man kann jemanden bewusst missverstehen, wenn man es möchte, und da ist man bei der AfD immer gern dabei, alles ins Negative zu interpretieren, wenn man das möchte. Wie berichten Sie über die AfD? Wir berichten kritisch über die AfD, weil wir das Gefühl haben, dass in der AfD gefährlicher zum Beispiel antisemitischer Populismus steckt. Dazu gehören aber auch viele ausländerfeindliche Äußerungen. Sowas ist brandgefährlicher Populismus und das wird von uns bekämpft. Bekämpft? Ja, ich war schon immer der Meinung. Sind Sie Journalist oder Aktivist? Nein, aber ich kann überhaupt nicht erkennen, warum Journalisten, und darauf, auch darauf haben wir unsere Journalisten festgelegt, dass wir nämlich aktiv gegen Extremismus von rechts und links eintreten. Und das gehört dazu. Das gehört dazu, zum Beispiel zu beschreiben, wer sind denn die Leute, die von der AfD in die Landtage geschickt werden? Was für einen Hintergrund haben die? Und das wirklich, wirklich kritisch aufzuzeigen, das haben wir in der Vergangenheit getan. Und deswegen werden wir ja auch, oder wurden wir und werden bis heute von der AfD umgekehrt auch bekämpft. Ich war bislang der Meinung, Journalisten berichten. Jetzt sagen Sie mir, Journalisten kämpfen. Nein, es geht darum, dass wir, ich habe kein Problem damit zu sagen, dass wir zum Beispiel Antisemitismus bekämpfen. Selbstverständlich tun wir das. Oder wir haben im letzten Jahr mit unserer Kampagne Refugees Welcome gehofft und dafür gekämpft, die Antisemiten erstmal in großen Zahlen mit ins Land geholt. Ja. Super, das habt ihr das gemacht. Das zum einen, und genauso gut könnte man das Wort Antisemitismus auch halt ersetzen durch: wir bekämpfen Sexismus. Wir bekämpfen Christen. Und die Bild, die sich hier irgendwie als Flaggschiff des Journalismus geriert, ich meine, die Bild, das ist immer noch die Bild. Das ist Clickbait auf Papier gewesen, schon lange bevor es das Internet gab. Ja. Und das ist es auch heute noch. Ja, ja. Und es die gibt, hängen ihre Fahne in jeden diesem, Wind. Es gibt auch in dieser Doku noch so einen Ausschnitt, wo der Online-Redakteur von der Bild da steht und sich die sogenannte Heatmap anguckt. Und das ist auch quasi die Internetseite mit so einem Overlay, wo man sehen kann, was am meisten angeklickt wird. Also, nur zu dem, was du gerade gemeint hast. Ich spule noch mal kurz ein paar Stück zurück, dass wir noch mal bis zum Ende. Das gehört dazu, zum Beispiel zu beschreiben, wer sind denn die Leute, die von der AfD in die Landtage geschickt werden? Was für einen Hintergrund haben die? Und das wirklich, wirklich kritisch aufzuzeigen, das haben wir in der Vergangenheit getan. Und deswegen werden wir ja auch, oder wurden wir und werden bis heute von der AfD umgekehrt auch bekämpft. Ich war bislang der Meinung, Journalisten berichten. Jetzt sagen Sie mir, Journalisten kämpfen. Nein, es geht darum, dass wir, ich habe kein Problem damit zu sagen, dass wir zum Beispiel Antisemitismus bekämpfen. Selbstverständlich tun wir das. Oder wir haben im letzten Jahr mit unserer Kampagne Refugees Welcome gehofft und dafür gekämpft, ein Klima zu schaffen, in dem diejenigen, die zu uns kommen, offen und freundlich und mitmenschlich empfangen werden. Es gibt ja den Satz von Hans-Joachim Friedrichsen: ein Journalist macht sich mit keiner guten Sache gemein. Diesen Satz habe ich schon immer für falsch gehalten. Tja, so viel dazu. Jetzt wissen wir auch, warum Hajo Friedrichsen ein großer Journalist ist und Kai Diekmann jetzt, wie mir der Chat mitgeteilt hat, bei Uber war es im Rad. Der nächste Schritt, um Leute richtig auszubeuten, solche Sachen wie Uber. Als nächstes kommt dann Uber Arbeit. Da wirst du dann angerufen morgens um 7 und kriegst gesagt, ob du Arbeit hast und wie viele Stunden und wie viele Pfennige du dafür kriegst. Freut euch schon drauf. Sharing Economy. Ja. Dann gibt es Uber-Menschen. Ja. Uber-Menschen. Das ist im Endeffekt das, worauf es hinauslaufen wird, wenn dieses Krebsgeschwür von einem Geschäftskonzept irgendwie sowas schafft wie einen richtigen Erfolg. Im Moment machen sie ja glücklicherweise Verlust. Ja, also es kommt halt so ein bisschen darauf an, wie man das reguliert, ne? Also es ist im Prinzip, also das Problem ist auch so ein bisschen, es muss dann halt auch mehr Anbieter geben und nicht nur den einen. Das ist erstmal ganz wichtig, dass du da dann nicht irgendwie eine Monopolstellung hast, nur weil es irgendwie bequem ist, mit dem einen irgendwie das nur zu machen. Und ja, also ich war ja auch irgendwo mit so einem Heini da von der, was ist das immer, Estland. Das ist ja so dieses super Digitalisierungsland, von dem sie alle schwärmen. Und die haben halt gemeint so, ja, wir hatten immer Probleme, weil die Taxifahrer immer beschissen haben mit den Steuern, ne? Also quasi die Sachen falsch abgerechnet und so. Und jetzt, seitdem das Uber halt eben da irgendwie übernommen hat, da ist alles viel fairer und so, weil dann haben wir noch einen Ansprechpartner. So kann es halt auch gehen, aber das ist ja auch ein Zwergenstaat, also von daher. Ja. Ja, so twittert die AfD, das war was Ebel eingereicht hat. Ich habe es auf Win schon mal irgendwie überflogen. Es ist halt so eine Netzwerkgrafik, wo man so ein bisschen sehen kann, wie die Verbindungen so sind zwischen den Parteien bei Twitter. Also wer da so mit wem redet. CDU und SPD haben keine, offensichtlich. Ja, ich glaube, das war hier unten irgendwo nochmal richtig dargestellt. Ja, hier. Also da gibt es auch welche. AfD-Politiker twittern wenig mit anderen Parteien, ja, weil die öffentlich gekreuzigt werden würden, die anderen Politiker von hier so Äffchen aus der linken Ecke, wenn die nur mit denen reden. Ja, naja, ich denke aber auch schon, dass das so ein bisschen auch schon Echo-Kammer-mäßig sein wird. Also man sieht ja hier auch gleich, gibt es noch so eine interessante Übersicht zu den Medien, die die halt benutzen. Und da sieht man halt schon, dass das ziemlich deutlich irgendwie ausschwingt, also sowohl im linken wie auch im rechten Spektrum in eine Richtung. Guck mal, die halt. Bild so hoch im rechten Spektrum angeordnet? Okay. Die jetzige Bild hätte ich eher weiter unten vermutet. Ja, die hat ja auch gar nicht so viel Reichweite, wenn man dem jetzt hier folgt. Also die Kuller sind ja jetzt nicht so riesig groß. Die Zeit so moderat in der Mitte, okay. Ich fand vor allen Dingen diesen dicken Kuller bei Heise, bei der Linke und der FDP ganz lustig hier. Ja gut, aber das passt schon. Heise ist ja schon so ein Ding, auch das so nicht ganz weg vom Mainstream ist, aber wo sich schon Leute finden, die offen schon auch eher Minderheitenmeinungen austauschen und nicht so oft Mainstream-Meinungen. Ja, und das passt schon, glaube ich. So viel zum Thema hier der Postillon, ne? Fake News ist ein rechtes Phänomen. Ja, aber was hat der Postillon da überhaupt zu suchen? Die Titanic ist da auch nicht drin, oder? Haben also, die überhaupt eine große Internetpräsenz? Ich weiß es nicht. Ich bin nicht so ein Fake News-Fan. Ich auch nicht, ne? Aber es ist auch interessant, dass die Grünen anscheinend deutlich bessere Pressearbeit haben als die SPD, ne? Weil von den Themen her kannst du die ja eigentlich austauschen. Trotzdem haben die Grünen die dickeren Ostereier hier bei den linken Zeitschriften oder Medienanstalten. Ja, vielleicht sind einfach die Mitglieder gleich ein bisschen älter oder so und twittern nicht so viel, keine Ahnung. Oder verteilen nicht so viel. Kann auch sein, klar. Okay. Oh je, jetzt werden wir sicher auch von irgendwelchen selbsternannten Tugendwächtern. Der Moment, auf den wir alle gewartet haben. Ja, also der Sinn und Zweck, warum es, also das ist ja so ein Video, wenn ihr nicht bei Twitter seid, habt ihr es wahrscheinlich noch nicht mitgekriegt. Das wurde ja schon mal als Einzelvideo von dem von dem YouTube-Kanal Blaubarschbube war das, glaube ich, klein gemacht. Also ausgeschnitten aus diesem, das ist jetzt hier das Originalding mit sämtlichen Talks. Wir sind ja auch schon bei Minute irgendwie, wenn ich jetzt gerade nicht lese, ist zu weit weg, aber schon so zwei Drittel, also ein Drittel drin halt. Ein gutes oder ein, ja, würde ich schon sagen. Und da hat halt diese Dame hier so einen Vortrag gehalten und der Doktorand hat da noch einen, so einen Zusammenschnitt gemacht, quasi nur mit ihren M's und reingepustet ins Mikro und so. Ja, also könnte man sicherlich aus dem Weltraumaffen-Stream auch ohne weiteres machen, gerade von meinen Aussagen so. Ich bin auch einer, der viel M't und so. Ja. Ja, aber ich würde mich dann auch nicht aufregen, weil das habe ich auch auf Twitter geschrieben. Ich habe es mit dem Stoiber und den, ja, wenn sie in München im Hauptbahnhof 10 Minuten, dann, da haben auch alle drüber gelacht. Ja. Und die haben nicht drüber gelacht, weil über den Inhalt, sondern die Art und Weise, wie der sich einen abgestottert hat, gelacht. Ja. Und da ist es dann völlig okay. Und wenn sie sich hier auf eine Bühne stellt und glaubt, sie wäre irgendwie in der Lage, dann einen kohärenten Vortrag zu halten, dann finde ich das genauso legitim, darüber zu lachen. Ja. Punkt. Ja, und ich bin auch, also ich würde auch sagen, wir fahren das jetzt nochmal komplett ab, weil da kann man sicherlich auch das eine oder andere noch irgendwie inhaltlich jetzt zu sagen. Ja, auf jeden Fall. Folgeplänke dazu. Der nächste Vortrag wäre NetzDG. Und ganz kurz noch danach, ja. Borg-Backup von TW. Ist der da? Schon mal vorbereiten. Awkward silence. Ja, also... Das ist aber auch fies. Also das letzte Mal, als ich irgendwo so ein Mikrofon in der Hand hatte, habe ich auch eine Nase lang das immer ein- und ausgeschaltet und so weiter und so fort. Und alle Leute waren verwirrt. Also muss ich ganz ehrlich dazu sagen. Da war zum Glück keine Kamera dabei. Aber hast du das auch so angeguckt, das Mikro? Ich vielleicht nicht, aber andere Leute. Ich weiß ja nicht, wie ich so gucke. Okay. Ja. Hallo. Ich bin Maxim Bertani. Ich habe eigentlich gar nicht so viel mit Computern zu tun, sondern nur mit Netzpolitik. Ja, also ich habe nicht mit Computern zu tun, aber mit Netzpolitik. Aber nur mit Netzpolitik, ja, genau. Ja. Also, ja, ich kann mich trotzdem dazu äußern, weil ich bin eine Frau. Deswegen brauchen wir auch mehr Frauen im IT. Genau. Die müssen sich ja nicht mit Computern auseinandersetzen, die können Netzpolitik. Ja Netzpolitik machen. Genau, ja. Die wichtige Netzpolitik. Ich denke mir auch immer so, wenn ich meinen Computer einschalten will, wo muss ich eigentlich den Stecker für die Netzpolitik anschließen? Und was brauche ich da für eine Strömung? So? Wenn die Fischer abends ihre Netzpolitik einholen. Ne? Ja. Und jede Menge, da sind ja aber auch hin und wieder mal Wale dann wahrscheinlich drin. So, wegen ja, und dann kommt Sea Shepherd. Ja. Ich mache bildungspolitische Arbeit zu netzpolitischen Themen, vor allem zu bildungspolitische Arbeit. Zu Hate Speech. Du hast unser Lieblingswort abgeschnitten. Ja, zu Hate Speech. Ich habe nämlich gesagt, vor allem zu Hate Speech. Kann mir schon vorstellen, dass die Arme eine Menge Hate Speech bekommt. Okay. Ja. Hallo. Ich bin Maxim Bertani. Ich habe eigentlich gar nicht so viel mit Computer zu tun, sondern nur mit Netzpolitik. Ich mache bildungspolitische Arbeit zu netzpolitischen Themen, vor allem zu Hate Speech und habe mich deshalb sehr intensiv mit dem NetzDG auseinandergesetzt, das ja aktuell von allen Seiten Kritik bekommt. Sie hat sich sehr intensiv mit dem NetzDG auseinandergesetzt. Das NetzDG, das DG steht für Durchsetzungsgesetz, also Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Wir haben da ja auch einen kompletten Sonderstream zugemacht. Zu diesem Entwurf dafür. Ja, und die Dame hat sich auch intensiv damit beschäftigt. Dann schauen wir mal, was sie dazu zu sagen hat. Ich habe auch keine coole PowerPoint dazu. Ich mache das einfach alles ein bisschen frei gerade. Das NetzDG von Bundesjustizminister Heiko Maas bekommt gerade von allen Seiten ziemlich viel ab. Auch der CCC hat sich ja negativ dazu geäußert. Und ich finde, dass die Kritik, die gegen das Netzdurchsuchungsgesetz... So, aus dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz ist von der Dame, die sich intensiv damit beschäftigt hat, ein Netzdurchsuchungsgesetz geworden. Ja, aber das ist, wenn dein Gehirn relativ einfach funktioniert, weißt du, dann liest du Sachen gar nicht so, wie sie da stehen, sondern denkst den Rest einfach zu Ende. Das ist wie mit der Anlauttabelle. Ja, aber ich meine, alleine, warum sollte man das durchsuchen wollen, das Netz? Nach strafbaren Inhalten. Was hat das mit Hate Speech zu tun? Nee, die denkt sich da wahrscheinlich, dass da so kleine Roboter durchs Internet flitzen und den Hate Speech finden. Ja, und dann kommt diese Matrix. Dann kommt diese Tape Künstlerkollektiv und klebt überall ein Tape drauf. Mhm. Hervorgebracht wird einfach eine falsche Kritik, weil sie überhaupt das ganze Gesetz verfehlt, weil es überhaupt nicht die Sachen kritisiert, die in diesem Gesetz Neuerungen sind, sondern alte Sachen, die bereits im Strafgesetzbuch stehen oder im Telemediengesetz. Ja, also das ist auch Quatsch, was ihr da jetzt gerade erzählt. Also die Kritik war ja so Sachen wie, was ist überhaupt ein Netzwerk, ne? Wer definiert das hinterher? Also Sachen wie, dass da drin gestanden hat in dem ersten Entwurf, dass Sachen, die einmal gelöscht wurden, quasi immer wieder gelöscht werden müssen, sofort und sowas. Das wurde kritisiert daran, an dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Da gibt es verschiedene Beispiele zu. Im neuen Netzdurchsuchungsgesetz werden genau die Paragraphen aus dem StGB und aus dem Telemediengesetz genannt, die verfolgt werden sollen, stärker von Facebook, von Twitter und Co. Ja, und das ist dann sowas, wo wir in unserem Stream zum Beispiel auch schon gesagt haben, und wie wir schon häufiger gesagt haben, es ist halt Quatsch, Gesetze zu erlassen, in denen drinsteht, wir müssen uns an die Gesetze halten. Und die dann beklatscht werden von irgendwelchen Leuten, die sagen, ja, hurra, endlich wird sich an die Gesetze gehalten. Von allen sozialen Medien, die eine gewisse Reichweite haben. Blogs und so weiter sind davon ausgenommen. Das Problem ist, dass das Ganze... Steht da aber nicht drin, dass die ausgenommen sind. Da steht halt eben, dass es sich an soziale Netzwerke irgendwie richtet. Und was dann hinterher ein soziales Netzwerk ist, das ist halt eben dann eine Frage der Definition. Gesetz, der schwammig formuliert ist, wie viele andere Gesetze auch, die schon bereits jetzt gelten. Und theoretisch auch möglich wäre, dass Messenger-Dienste, Cloud-Dienste, Drive etc. unter dieses Gesetz fallen könnten. Ja, genauso wie Blogs, theoretisch. Also zumindest. Oder Foren. Zumindest die Kommentarspalten, ne, wie wir ja auch schon gewitzelt hatten, als wir diesen Stream halt eben hatten. Weil wie ist das eigentlich mit Steam? Muss Steam dann auch auf seinen Seiten? Dann haben die aber zu tun. Ja, also ich bin jetzt nicht so der Steam-Nutzer, aber mit Sicherheit, wenn die da irgendwie so eine Community haben, dann. Und die ausreichend groß ist, selbst wenn sie jetzt irgendwie eine Grenze irgendwie bei der Größe ansetzen würden, dann bestimmt. Die sind ausreichend groß, okay. Auf jeden Fall. Aber es ist definitiv kein Zensurgesetz. Das sehe ich jetzt erst. Das sehe ich jetzt erst hier unten in dieser Einblendung auf dem Monitor. Keine Quelle gefunden. Keine. Needs source. Citation needed. Das Netzdurchsuchungsgesetz schafft keine neuen Gesetze, sondern belegt nur. Ja, das war auch schon mal ein guter Spruch halt eben. Das Durchsuchungsgesetz schafft keine. Also das, was sie damit meint, ist halt eben, weil ja da drin sich berufen wird auf andere Sachen im Strafgesetzbuch, die angeblich in sozialen Netzwerken nicht ausreichend verfolgt werden, meint sie jetzt, dass dieses Gesetz wäre kein Gesetz oder macht kein neues Gesetz oder was auch immer das irgendwie bedeutet. Ich denke mal, ich entschlüssel das jetzt mal so, dass sie damit meint, dass jetzt nichts später jetzt mehr verboten ist, was vorher erlaubt war. Also jetzt von Meinungsäußerungsmäßiger Seite. So lege ich das mal aus. Nur soziale. Ob das Mikrofon zu heiß war, dass sie da drauf gepustet? Naja. Medien mit einem Bußgeld, falls sie diese nicht einhalten. Also die Löschung solcher strafrechtlich relevanten Inhalte und die spätere Speichung davon zur justiziarischen Verfolgung. Die Löschung und die Speicherung, ja. Die beinhaltet das Gesetz. Deshalb finde ich immer noch das ein bisschen problematisch, was alles da hervorgebracht wird gegen das NetzDG. Vor allem, weil es so viel berechtigte Kritik geben könnte an den aktuellen Zuständen und Gesetzeslagen zum NetzDG, dass zum Beispiel das NetzDG den Paragraph über Nachstellung überhaupt nicht anführt. Ja, in dieser Liste, da gibt es halt so eine Liste von verschiedenen Paragraphen im Strafgesetzbuch, die angeblich nicht genug verfolgt werden, und sie will jetzt Nachstellungen auch noch drin haben. Wobei man auch noch sagen muss, das ist halt auch wieder so ein Talking Point eigentlich mit der Nachstellung. Das ist ja auch so ein Ding, wo sie jetzt schon eine Weile dran feilen, wo es auch gewisse Aktivisten gibt, die sagen, dass quasi, wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden blocke bei Twitter, also wenn jetzt so eine feministische Aktivistin jemanden blockt bei Twitter und der liest dann ihre Tweets noch weiter, was ja öffentliche Äußerungen von ihr sind, dann möchten die das gerne. Ja, das kommt das, ja gleich. Dass das unter Stalking dann fällt. Ja, es kommt gleich, dass sie da von Stalking anfängt. Ja, und das letzte Stand, den ich dazu hatte, war so ein, ich glaube, da hatten wir sogar damals drüber gesprochen, im Bundestag, wo sie so eine Aktivistin da wieder hatten und dann irgendwie sich darüber beschwert haben, dass es im Moment die geltende Rechtslage ist, dass bei Nachstellung du erst dein Leben quasi ändern musst. Also deinen Beruf kündigen, wegziehen, dich irgendwie einschränken. Und dann kannst du halt hinterher sagen, so, das war jetzt, weil ich hier mir nachgestellt wurde, und dann ist es erst strafrechtlich relevant. Und ansonsten hat das halt nicht die, kann man das halt nicht nachvollziehen, ob das jetzt wirklich dich halt ausreichend beeinträchtigt hat oder also ob das jetzt wirklich, also vorher hat es halt nicht gegriffen. Und jetzt verzettel ich mich ja auch schon. So, das könnte jetzt schön zusammenschneiden. Ja, jedenfalls, das war der letzte Stand, den ich davon hatte, und ich bin mal gespannt, wie das weitergeht. Also, wenn es in dieser Legislatur dazu noch weitergeht, dann gehe ich eigentlich schon davon aus, dass es dann auch noch wieder irgendwie verschärft wird. Halt auch so in die Richtung von wegen, das muss doch ausreichen, wenn eine Frau sich hinstellt und sagt so, ja, hier, der, das gefällt mir nicht. Ich sehe den hin und wieder mal irgendwo und der hat mir was gesagt, was ich doof fand, und deswegen ist das jetzt Stalking, wenn ich den hier irgendwo sehe oder so. Ja. Also es wird weiter nichts gegen Cybermobbing, Cyberstalking getan, das was in Twitter von organisierten Trollringen passiert, um Leute fertig zu machen, um Leute zu silenzen und Leute aus dem Internet zu vertreiben. Verschwörungstheorie. Aus dem Internet zu vertreiben. Ja. Das ist Verschwörungstheorie. Es gibt Cybergewalt, es gibt Cybervertreibung, es gibt Cyberstalking. Cyberfolter wahrscheinlich demnächst. Ja. Ich werde immer nur Cyber gekitzelt von den Leuten. Wann wird der erste Cybermord passieren? Ja, wahrscheinlich ist der schon lange passiert, wenn es nach deren Definition geht. Ja, natürlich. Irgendein Swatting, das schiefgegangen ist wahrscheinlich. Oder? Ja, oder wenn sich die Leute selbst ermorden, nachdem sie Cyber gemobbt wurden. Das ist Selbstmord. Nee, das ist Cybermord. Cyber-Selbstmord. Cybermord. Das wird überhaupt nicht weiter betrachtet und steht nicht mal als Paragraph im neuen NetzDG, obwohl total absurde andere Paragraphen angeführt werden, wie beispielsweise der Paragraph aus... total absurde Paragraphen. Jetzt kommen wir nämlich zum nächsten Kern. Die Dame ist nämlich so eine von denen, die irgendwie Deutschland gerne mal zum Verrecken auffordern oder... dass man aussterben soll und solche Sachen. Ja, sie ist in irgendeinem Bundeskongress von den Grünen, hockt die Frau. Aus dem StGB über die, also das Gesetz gegen die Verunglimpfung des Bundespräsidenten, was auch nur verfolgt werden kann, wenn der Bundespräsident selbst die Anzeige stellt. Solche Gesetze finden Erwähnung im neuen NetzDG, aber Nachstellung beispielsweise nicht. Was hat das eigentlich mit Hasskommentaren zu tun, Nachstellung? Ja, ich glaube, sie meint das schon so, dass man, also wenn ich zum Beispiel was von der Anne finde und das irgendwie beantworte oder retweete, obwohl sie mich geblockt hat oder halt als Bild retweete. Ach so, ne? Sie kriegt es quasi gar nicht mit. Dann ist aber das ja schon anders. Weil ich ja, sie hat mir ja gezeigt, sie möchte nicht, dass ich ihre Sachen lese und ich lese die trotzdem. Auf legale Art und Weise. Hm. Ich meine, da muss man halt aufhören, Zeug in die Öffentlichkeit zu stellen. Also. Ja. Und die Politik macht sich das einfach momentan sehr einfach. Wobei ich da nicht sehe, dass das NetzDG bzw. der Inhalt des neuen Gesetzes da das eigentliche Problem darstellt. Die Regierung versucht, Problematiken... Ja, und genau da liegst du falsch, Mädchen. Genau da liegst du falsch. Die Politik macht es sich momentan sehr einfach. Ja, ja, ja. Meine Güte, ey. Das ist auch so ein Talking Point. Die sie selbst verursacht hat, abzuwälzen auf die sozialen Medien wie Facebook, Twitter und Co. Die sie selbst verursacht hat. Also die Politik hat die Nachstellung und den Hate Speech verursacht, oder was? Das Problem damit. Oppressive, patriarchische Systeme, Chris. Kennst du doch. Ja, stimmt natürlich. Ja. Twitter hat einen extremen Marktwertverlust durchgemacht. Twitter war noch nie was wert, ja. Du Nuss. Ja, jetzt kommt gleich dieser Leser-Uschi-Talking-Point von wegen, dass sie nicht verkauft werden konnten, weil die ja so viel Hater haben. Was steht da unten? Keine Quelle gefunden? Genau. Statusmeldung, ja. Mehrfach nicht gekauft werden wollte aufgrund des Problems von Hass bei Twitter. Aber die Regierung sagt ja, wir belegen jetzt einfach Facebook, Twitter und andere soziale Medien mit Bußgeld. Aber wir kümmern uns weiter um nichts. Also wir kümmern uns weiterhin nicht darum, dass Anwälte zu dem Thema geschult werden, zu den ganzen Verbrechen, die im Internet stattfinden. Die Regierung kümmert sich nicht darum, dass Anwälte geschult werden. Schon mal was von Gewaltenteilung gehört? Ah ja, bei so einem Horror-Szenario wie so viel Hass im Netz, da muss die Regierung doch auch mal Anwälte schulen, Chris. Anwälte vor allem. Genau. Ja, damit sie und ihre Freunde Massenabmahnungen verschicken können an Leute, die was gesagt haben, wie es gibt nur zwei Geschlechter. Finden. Wir kümmern uns weiterhin nicht darum, dass die Polizei dahingehend geschult wird. Und die Polizei, ja. Das sind die Bullenschweine. Ach nee, Moment. Das nee. War auf der Demo letztens, hat sie so genannt. Und jetzt auf einmal ist es die Polizei, die ihr helfen soll. Finde ich auch super. Ja, die waren ja auf der Demo waren sie nicht richtig geschult. Nee. Man musste ja nur richtig schulen. Das habe ich ja jetzt auch wieder gelernt mit den Türken so. Das ist total bekloppt, jetzt zu fordern, dass sie sich mal entscheiden sollen, ob sie jetzt Türken oder Deutsche sein wollen. Das ist total Nazi und so. Das darf man nicht machen. Sondern stattdessen braucht man einfach mehr Bildung. So. Weißt du? Ja, die Tagesschau hat auch diese neue Gewaltkriminalitätsstatistik veröffentlicht. Und da kommen irgendwie Einwanderer überhaupt nicht so gut bei weg. Aber da stand dann unten auch, es geht um Bildung, Bildung, Bildung. Ja, genau. Muss den Leuten nur, muss die festschneiden, so in so einem Stuhl und dann die Augen auf und dann die Buntheit. So. Und dann wird das alles gut. Ach. Also ich glaube, hier ist wirklich nicht, ich weiß noch nicht, wie sich die Leute das vorstellen und warum die denken, das wäre jetzt so die ultimative friedliche, liberale Position, zu sagen, so die Leute müssen einfach nur umerzogen werden. So. Was wollt ihr überhaupt? Richt euch doch nicht auf. So. Die müssen einfach nur denen dann sagen, so nee, eigentlich ist alles ganz anders. So. Und dann sagen die, ach so, naja, wenn ihr vom Staat mir das sagt, dann glaube ich das natürlich sofort. Echt, ey. Ich habe einen Anruf gemacht bei der Polizei, um mehrere Kommentare bei Facebook anzuzeigen, die sehr rassistisch waren und in denen es viele Morddrohungen gab. Keine Quelle gefunden. Ja. Also tut mir leid, dass ich jetzt über die Morddrohungen von der Dame... Ja, aber es gibt sicherlich irgendwelche Posts, die rassistischen Inhalt sind und die Morddrohungen enthalten. Das ja, will ich schon, jetzt gar nicht mal... Schon alleine, ich habe da angerufen und dann mehrere Sachen angezeigt, die super rassistisch waren. Also wenn ich wirklich irgendwie der Meinung bin, ich habe was bekommen, es ist eine glaubwürdige Drohung oder so. Das Erste, was ich machen würde, ist das Ganze ausdrucken und dann würde ich persönlich da vorbeikommen und denen das auf den Tisch hauen. Da rufe ich doch dann nicht irgendwo an und sage irgendwie, Ja, hier, das ist super rassistisch hier, was ich hier gerade gelesen habe. Ich diktiere Ihnen mal den Link. HTTP. Ja, eben, also, was ist denn das für eine Art und Weise? Also, nee, fällt mir nichts mehr zu ein. Also, wenn ich mich da schon allein zurückerinnere, wo ich meinen Notruf abgesetzt habe, weil ich irgendwie am Bein geblutet habe und gedacht habe, ich krieg's nicht unter Kontrolle. Und wie die mich da erstmal ungläubig ausgefragt haben, ne, wo ich auch gedacht habe, ey Leute, ich blute, ich habe mich angerufen, so, komm vorbei. Wahrscheinlich, weil die irgendwie gedacht haben, ich hätte mir was angetan oder so. Das war halt eine Varizenblutung, wie es in der Fachsprache heißt, für die Geschulten. Und ja, also, ne, gut, das war jetzt Notruf und nicht irgendwie bei der Polizei, aber auch da, ne, also würde mir im Leben nicht einfallen, da irgendwie anzurufen und zu sagen, so, ja hier, das war voll rassistisch. Und dann zu erwarten, dass sie dann einfach nur sagen, ach so, sie sagen, das war rassistisch, na dann. Wir schicken ein SEK los. Ja. Wenn die Lage so ist, warum haben sie uns das nicht früher mitgeteilt? Und die Polizistin zu mir meinte dann, können Sie das nochmal auf Deutsch wiederholen? So, was? Hate Speech? Ja, hätte ich auch gesagt. Reagieren Menschen da draußen, ja, das Mädchen? Das war aber die richtige Reaktion, würde ich an der Stelle sagen. Also das kann ich mir gut vorstellen. Also da wiederum, das glaube ich ja dann doch, dass die Polizistin das gesagt hat. Weil... Ne, also ja, wenn da so ein Verwirrter anruft, ja, und sagt so, das ist wahrscheinlich auch das Ding. Ich bitte, die haben schon die Schnauze voll. Vielleicht ganz sicher, ich weiß noch nicht, ob wir irgendwelche Polizisten unter unseren Zuhörern hier haben. Aber es würde mich echt mal interessieren, weil es gibt ja immer so Sachen auch mit irgendwelchen Krimi-Fernsehserien und so ein Zeug, wo die Leute dann irgendwas sehen, was sich irgendwelche Drehbuchschreiber ausgedacht haben und die dann irgendwie meinen, so, das gibt es irgendwie in der richtigen Welt auch oder so und dann damit irgendwie ankommen und schlau rüberkommen wollen, so, ne? Und genauso ist es auch mit diesem Kram. Ja, es gibt aber auch mit dem auch Unterschied, genug, dass es in dem Fall halt eben so ist, dass die Drehbuchautoren halt eben in irgendwelchen AA-Stiftungen und so sitzen und dann so von der Politik so ein bisschen gehätschelt werden und dann auch ihren Hate Speech-Kram mal irgendwo bei irgendwelchen Veranstaltungen erzählen dürfen. Und da rennen die dann los und meinen irgendwie, dass die Polizei irgendwie wüsste, was ihr politische korrekter Jargon aus der Uni da irgendwie zu bedeuten hat. Und dann irgendwie springen. Herr Wachtmeister, die sind in meinen Safe Space eingedrungen. Was? Ja, genau. Ist dann nicht Hausfriedensbruch, sondern Space-Friedensbruch. Boy George hat mich culturally appropriated. Ja, genau. Ich habe da angerufen und gesagt, meine Nachbarin hat sich Dreadlocks gemacht. Und die haben einfach nur gesagt, können Sie es nochmal auf Deutsch erzählen? Ja, was soll das denn sein? Und ich war schon weitergeleitet zu ihr, weil mir gesagt wurde, dass sie die Expertin für das Thema ist. OMG. Du hast echt ein Talent. Du solltest irgendwie im Fernsehstudio an der Pause-Taste. Ja. Ja, ich finde, das macht es ganz gut deutlich, was wir für ein Problem haben aktuell. Ja. So, ich habe jetzt hier mal 5 Minuten gesabbelt und ich habe ja, recht. Ja, das stimmt. Ne? Ich würde dir durchaus recht geben mit dieser Aussage. Also ich bin schon der Meinung, dass das richtig ist, dass es das ganz gut wiedergibt, was für ein Problem wir gerade haben. Du meinst, dass welches Problem sie hat, oder? Nee, auch wir halt eben mit den Sachen, die ich gerade beschrieben habe. Also dass es halt so Leute wie sie gibt, die irgendwie das alles für richtige Weltprobleme halten und nicht für irgendwelches Mimimi. Und der Versuch der Regierung geht halt nur in eine andere Richtung und beschäftigt sich überhaupt nicht mit dem, was die Regierung nämlich schaffen muss, nämlich Meinungsfreiheit ohne Zensur, also auch, dass dagegen besser vorgegangen werden kann, wenn man zu Unrecht gesperrt wird, zu Unrecht Sachen gelöscht werden, auch wenn es überhaupt nicht strafrechtlich relevant ist. Ja, also die Regierung muss alles löschen, was strafrechtlich relevant ist und nicht, was nicht strafrechtlich relevant ist. Und man muss besser sie kommt ja jetzt gleich zu dem Twist, warum sie das nicht möchte, dass das gelöscht wird. Für welche Meinungen das gelten soll, sagt sie ja glücklicherweise. Damit man nicht am Ende denkt, sie meint das für alle Meinungen, sondern nur für die, die ihr genehm sind. Ja, auch so. Ne? Wie soll die Regierung das, wie soll die das jetzt sicherstellen? So. Naja, wie sie es bisher auch macht. Ja, wir haben wahrscheinlich Radikalität kleinreden und rechte Radikalität ins Scheinwerferlicht zerren. Da muss dann wahrscheinlich ein neuer Passus irgendwo ins Gesetz, wo dann drinsteht, so, die Regierung soll bitte nur richtige Entscheidungen treffen und keine falschen. Ja, das könnten wir ins Grundgesetz machen, oder? Ich würde auch sagen, ja. Das fehlt, glaube ich, noch so. Ne? Weil im Moment ist es ja so, dass die hin und wieder noch falsche Entscheidungen treffen. Und ich glaube, wir haben eine Lücke. Dann könnte man dann auch noch, nachdem die Kriminalität verboten ist und die Cybergewalt und man dafür gesorgt hat, dass das Paradies eigentlich greift. Der Hass, ne, der Hass muss auch noch verboten werden. Aber natürlich nicht der Hass gegen die bösen Menschen. Der darf natürlich nicht verboten, der muss natürlich weiter erlaubt sein. Gegen Eurasien zum Beispiel. Genau. Und dafür muss auch die Regierung sorgen und kann das nicht einfach alles auf Facebook etc. abwälzen. Deshalb bin ich der Meinung, dass der Großteil der Kritik am NetzDG in eine komplett falsche Richtung geht und dass man eine komplett andere Kritik anbringen sollte. Also ich fasse nochmal zusammen, sie hat keine Ahnung von Computern und sie hat auch keine Ahnung von Politik, aber sie macht Netzpolitik. Und sie möchte eigentlich noch mehr Zensur. Ja. Und aber nur von den richtigen Zensur, Leuten. Weil man kann die Zensur ja nicht den anderen überlassen. Aber es muss mehr Zensur geben gegen Netzstalking und Cyberdiebstahl und was auch immer. Ich hatte gestern noch ganz viele Einsen und Nullen. Jetzt sind sie alle weg. Minuten. Oh, ich glaube, so lange brauche ich nicht mehr. Ich würde es aber vielleicht kann ich das jetzt interaktiv noch gestalten, kurz, weil mich das total interessieren würde, weil ich ja weiß, dass zum Beispiel der CCC sich gegen das NetzDG ausgesprochen hat. Ich bin unter anderem auch freie Referentin für die Amadeo-Antonio-Stiftung. Ja, und vor allem freie Referentin, ja. Mit frei meinst du unvorbereitet, so wie jetzt hier eben auch, oder wie? Ja, also es würde mich auch mal interessieren, ob das überhaupt stimmt. Also ich kann es mir gut vorstellen, aber... Vielleicht hat sie mal einen Vortrag für die gehalten und danach hat man sie halt nicht mehr angerufen. Ja, das ist so freie Referentin for life, ja. Ja, keine Ahnung. Die sich auch gegen das NetzDG ausgesprochen hat, obwohl wir eigentlich die Zensurbehörde sind. Was? Ja, vielleicht. Die AA-Stiftung. Obwohl wir eigentlich die Zensurbehörde sind. Ja, sie hat das in Anführungsstrichen gesetzt, weil sie total hip ist. Ah ja, okay. Vielleicht hat irgendwer Lust, kurz was dazu zu sagen, wenn das okay ist. Ja, hier, ich. Caps Lock Chris Weltraffen. Das war dummer Schmarrn, was du erzählt hast. So, ich bin fertig, danke. Quelle nicht gefunden. Oder auch nicht. Also, deswegen. Willst du nicht auch nochmal? Sie hat gerade gefragt. Oder? Ja, ob jemand was fragen will. Und das ist aber erst das erste Mal, glaube ich, weil jetzt kommt noch einer meiner Lieblingsteile gleich, wo sie ihre Motivation erklärt für die Publikumsinteraktion. Jetzt niemanden. Ich möchte nur einmal klar machen, wie absurd dieser Vorwurf ist, der immer wieder wiederholt wird aktuell, dass dieses Gesetz Zensur schaffen würde. Weil das ist allein von dem Inhalt gar nicht möglich. Es werden da überhaupt keine neuen Gesetze aufgemacht, sondern es ist eigentlich mehr eine neue Bußgeldvorschrift. Ja, das ist von dem Inhalt sehr wohl möglich. Ja, sie ist zu doof, um den Chilling-Effekt zu verstehen. Sorry, ja. Also sie versteht nicht, dass die Zensur nur verschoben wird. Ja. Zu den Anbietern, wie es immer so schön heißt. Einhalten der bereits bestehenden Gesetze. Und wenn man das NetzDG da verurteilt und über Zensur spricht, dann verfehlt es einfach das Thema. Da muss man die Gesetze anprangern, die aktuell schon existieren und teilweise glücklicherweise nicht verfolgt werden, weil woher soll irgendwer in dem ganzen Beratungsteam bei Facebook und in der Beschwerdestelle entscheiden, was jetzt irgendwie legitime Deutschlandkritik ist und was jetzt schon Verunglimpfung des deutschen Staates und der Symbole ist. Daher weht nämlich der Wind. Weil theoretisch, was auch das NetzDG fordert, die Verfolgung dieses Paragraphen, könnte eventuell auch jeder nie wieder Deutschland-Post Verunglimpfung sein oder... Ja, aber da erinnere ich dich an dieser Stelle mal daran, meine Liebe. Du hast gerade selber gesagt, das sind schon die Gesetze. Da ist also nichts Neues dran. Also mit anderen Worten, wenn das jetzt dann in Zukunft schlecht ist, dann war es das vorher auch schon verboten. Seiten, die sich satirisch mit Deutschland beschäftigen und auch der Posteljahr war wahrscheinlich in verschiedenen Punkten sehr problematisch. Und dahin darf es natürlich nicht führen, aber das kann die Bundesrepublik nicht komplett auf die sozialen Medien abschieben. Ja. Möchte dann auch irgendwer Gegenworte? Ich hab den ganzen Tag Lust, mich wild darüber zu streiten und ein wildes Gefecht auszuufern, aber... Okay. Danke. Also das fand ich auch einfach noch grandios. Also sie möchte sich eigentlich schon den ganzen Tag da wild drüber streiten. Ich habe also selten jemanden von der Seite erlebt, der sich über irgendwas wild streiten will. Also sei denn, der will dir einen Stein an den Kopf werfen. Streit hast du ja gerade gesehen. Aber wild streiten wäre für mich halt mit offenem Visier und ohne irgendwie Blockfinger und ohne du bist ein Rassist, ein Nazi oder sonst irgendwas wild streiten. Das wäre super. Habe ich aber noch von keinem von den Trollos gesehen. Ja, das ist auch das Ding. Ne? Ich wüsste jetzt halt auch nicht, wenn ich jetzt in diesem Raum gesessen hätte, ob ich mich dazu wirklich jetzt geäußert hätte. Da. Weil, weiß der Geier, was die damit doch, anstellt. Ich glaube, also mit dem Wissen, was ich habe über diese Sachen, wäre ich auf jeden Fall aufgestanden, hätte gesagt, Mädchen hier, wie sieht es denn mit, was ich eben gesagt habe, wie sieht es denn mit diesem Effekt aus, dass halt dann vorauseilender Gehorsam einkehrt bei denen. Weil die möchten halt keine 50.000 Dollar Euro Bußgelder jede Woche haben. Ja, keine Ahnung. Ich weiß ja nicht. Mal lieber eins mehr. Ich weiß noch nicht, wie viele Leute da waren. Ne? Und damit hat sie ja recht, wie viele Leute bei Facebook erkennen denn ein Deutschland verrecke als Hate Speech an? Wie ist denn da diese Kommission besetzt? Vielleicht sitzen da halt auch wieder lauter solche Gesichter, die sagen, nö, ist doch süß, ist doch Satire. Lass doch mal. Oh, aber hier das, nee, das ist Nazi. Weiß doch keiner. Die Hühnerst versucht doch ständig irgendwie von Facebook eingeladen zu werden, um das mal besuchen zu dürfen. Darf sie aber nicht. Tja. Wahrscheinlich gibt es da Fleisch in der Kantine. So. Nee, also Facebook lässt sie nicht. Die lehnen das ab. Ja, ist mir schon klar. Aber vielleicht mit der Begründung. Oh mein Gott, die Kühner ist mir schon wieder kommen. Das kann natürlich sein. Die kommt dann am Donnerstag, da machen wir eh Veggie-Day. Sag doch noch einmal, Hure, bitte. Oh. Ja. Endlich mal wieder ein Clickbait-Titel hier bei uns. Ja, also dieses Ding, es ist ein bisschen zu lang geraten, aber ansonsten, ja, und es ist auch ein paar Buzzwords drin, aber ansonsten ist es eigentlich ganz, ganz interessant, hier mal wieder aus dem Springer Verlag, aber nicht von der Bild. Haben wir ja gerade gehört, die sind ja eingeschworen, auch was gegen den Linksextremismus zu machen. Und was haben sie in diesem Fall? Auf jeden Fall sind sie ihrem Aktivismus auch so ein bisschen nachgekommen. Es geht hier um ein Lied von der Band Kraftklub. Und da wird eine Frau als Hure bezeichnet. Und deswegen gibt es jetzt hier Probleme mit diesem wunderschönen Begriff Slut-Shaming. Und dann wird hier halt lang und breit erzählt, was der bedeutet und dass da halt Teil der Rape-Culture ist. Und ich finde das so lustig. Weißt du noch, wie wir die beiden Damen aus Berlin dabei gesehen haben, wie sie unbedingt mit irgendeinem Gangster-Rapper ausgehen wollten, einen trinken, und der war aber dann leider kein Trinker, kein Alkohol. Nicht und so. Genau. Ja, weißt du, aber hier irgendwelchen weißen jungen Männern mit ihren Gitarren, den kann man auf den Teller scheißen. Aber die findet man cool hier, diese Machos. Das ist so billig, echt. Ja, stimmt, guter Einwand. Ah. Ja, aber ich meine, dafür sind die ja bekannt, dass sie da alle Nase lang Doppelmoral walten lassen. Ich habe den hier jetzt auch gar nicht gelesen, der war von dir. Ne? Ja, genau, also es geht halt größtenteils darum, um halt diese verklausulierten Sprüche und das ist alles, ja, diese feministische Sprachweise und wie sich das dann irgendwie in popkulturellen Milieus, und das ist jetzt Teil der Alltagssprache geworden mit Mansplaining, was ja jetzt angeblich schon in dem, in den, wie heißt dieses Wörterbuch? Merriam-Webster, glaube ich, ne? Das ist ja dieses, dass das irgendwie schon mit eingebunden worden, habe ich letztens irgendwie gehört. Ja, es geht so um mehrere und Fälle. Jeder Jäger träumt von einem Reh und jeder Winter träumt vom Schnee. Jede Theke träumt von einem Bier. Warum, du Nutte, träumst du nicht von mir? Das sind alle, also allenfalls halt schlechte Reime, aber Kunstfreiheit, meine Freunde. Ja. Ja, und das ist jetzt halt auch mal ein anderes Lied. Also, und das soll jetzt angeblich auch irgendwie so ein Trend sein. Das hat hier die Zeit geschrieben. Der Macho im traurigen, Liebeslied. Ja. Was hat das mit Macho? Also ich lese da eher so ein gebrochenes Herz und die Frau irgendwie hat ihn hintergangen oder sowas. Aber gut, warum das mit Macho was zu tun haben soll. Und das ist hier, also du verdammte Hure, das ist dein Lied, dein Lied ganz allein. Das kannst du deinen Freunden, das ist dein Lied ganz allein. Ja, du verdammte Hure, okay. Ja, oh, ja. Furchtbar, ne? Ist Kunst, also im weitesten Sinne. Ich meine, dafür haben wir die Kunstfreiheit geschaffen, dass auch Leute mit minderbegabten, also minderbegabte Leute im Germanistischen Lieder machen dürfen. Was soll das denn? Ja, jetzt geht es halt nochmal in diesem Begriff Slut-Shaming im Detail, halt eben, dass der so verschiedene Zustände irgendwie gleichzeitig beschreibt. Also einmal. Durch die Bezeichnung Hure sieht die Autorin die Ex-Freundin des lyrischen Ichs beleidigt. Ja, eine fiktive. Diese Person werde gehasst und zwar nicht als Verräterin einer Liebe, sondern eben als Frau. Wo? Weil der Begriff Hure mit dem Konzept der Entehrung durchfasst. Also ehrlich. Nee, es gibt Menschen, denen ist Treue wichtig, ihr Deppen. Und wenn eine Frau nicht treu ist und das aber vorher versprochen hat, oder ein Mann nicht treu ist oder das vorher und das aber vorher versprochen hat, dann geht euch das einen Scheißdreck an, was für eine Beziehung zwischen diesen beiden Menschen herrscht. Weil, ich meine, jeder, der in irgendwie schon mal in Herzensangelegenheiten Probleme hatte, weiß, wie sich das anfühlen kann, wenn man irgendwie hintergangen wird. Und dann jemandem nicht zugestehen zu wollen, sich künstlerisch zu dem Thema zu äußern, da müssten wir aber einige Lieder aus dem Verkehr ziehen in den letzten das klingt 50 aber nach, Jahren. Klingt aber nach männlicher Anspruchshaltung, was du hier machst. Also prüf dein Privileg. Hey Joe, where you going with that gun in your hand? I'm gonna shoot my lady down, I caught her messing around with another man. Muss ja dann eigentlich, geht nicht mehr. Ne? Nö. Also Jimi Hendrix auf dem Index. Fuck you. Definitiv. Grenzt das nicht an Sprachmagie? Denn die Frage fand ich gut. Das ist, glaube ich, eine rhetorische Frage. Also mit Sicherheit. Ne? Das ist aber das komplette Progressivspektrum kann man mit diesem Begriff ganz, ganz gut erklären. Weil das ist das Ganze von wegen Cyber dies, Cyber jenes. Und das ist dann alles Gewalt oder viel zu Gewalt. Das ist vielleicht das böse Gegenstück, weil es gibt doch immer so zwei Kräfte, die gegeneinander kämpfen. Und Sprachmagie ist das böse, schwarze Gegenstück zur Meme-Magie. Weißt du? Ach so. Vielleicht funktioniert das so, wie so eine Dualität von Gut und Böse. Könnte und Yin sein, und Yang. Ja. Ey Mann, Slut-Shaming in der jüngeren Geschichte der Popmusik, darüber kannst du ein Lexikon schreiben, wenn du so verbrettert bist, wie die Leute, die da drin Slut-Shaming singen. Kunst, ich sag's nochmal. Ja, und vor allen Dingen Kunst. Auch gerade an dieser Stelle einer der Hauptgründe, warum sowas ja gerne in Kultur irgendwie sich damit befasst wird, ist ja auch die Universalität des Ganzen. Also wenn ich mich halt mit solchen Themen auseinandersetze, dann kann ich halt davon ausgehen, dass ich viele Leute damit irgendwie ansprechen kann. Ne? Und wie viel Kunst und Kultur wäre nicht entstanden, wenn wir diesen Antrieb rausgenommen hätten, enttäuschte Liebe oder Liebe, die zu Hass wird oder sowas. Wie viele Sachen müssten wir aus den Bibliotheken, den Filmarchiven und so löschen, damit wir diesem Schwachsinn nachkommen? Political Correctness macht dumm. Ja, das unterschreibe ich. Ja, genau. Das ist auch noch gut. Und für eine bestimmte Art von Denken, die man gar nicht links oder feministisch nennen will, weil sie in letzter Instanz... Aber da kommt dann da unten kommt dann der Paukenschlag. Strukturelle Gewalt und Patriarchat sind Denkfiguren, die Differenzierung erlauben. Sie erlauben eine Kritik, mit der man kulturkritisch und textanalytisch arbeiten kann. Sie kennt sich... Ach, Mann. Wer das nicht so sieht, ist ein Lügner. Ah, ja. Okay, aber okay, dann... Political Correctness macht immer da dumm, wo sie sich mit Kritik verwechselt, also meistens. Ja. Ja, das ist nämlich eben, also das ist ja genau das, was ich die ganze Zeit sage. Es geht hier nicht um, es geht nicht um das, was man in einem Lied sagen darf. Das können wir nicht definieren. Das sollten wir nicht definieren. Wenn wir das definieren, kommen wir halt alles auf einmal, eine Art verklumptes Dispositiv, in dem man alles miteinander verklebt ist. Sprache, Gewalt, politische Praxis. Das Böse muss weg, da muss man gar nicht mehr genau hinsehen. Ja, so funktioniert es ja. Gamergate, Böse, Frauenhass, Arschlöcher. Und so bleibt das auch stehen. Auf alle ewige Zeit, wenn es keine Revolution gibt. Aha, hier hat Slut-Shaming stattgefunden, ist als Erkenntnismoment etwa so erhellend wie, oh, guck mal, da ist ein Reh vorbeigelaufen. Ja. Humor, Mehrdeutigkeit, Grenzüberschreitung wie in dein Lied kommen in der Welt dieser Pseudokritik nicht vor. Ja. Oh, das spricht mir ja richtig aus der Seele. Rechts und links werden da gleich, wo sie dumm sind und nicht, wo sie extrem sind. Na, Extremismus hängt meistens mit Dummheit zusammen. Weil wenn man nicht begreift, dass es einen mittleren Mittelgrund geben muss zwischen dem, was ich will und dem, was der andere will. Ja, da bin ich mir noch nicht mal so sicher. Also es gibt ja auch viele Leute, die ziemlich intelligent waren und gerade deswegen irgendwie gemeint haben, so ja, ich verstehe eigentlich alles ganz gut so. Also wenn ich jetzt irgendwie der Meinung bin, dass irgendwie die Reptiloiden uns beherrschen oder so ein Kram, dann wird das wahrscheinlich, oder dass alle hinter mir her sind, dann ist das ja wahrscheinlich auch richtig. Also solche Persönlichkeiten. Facebook-Schriftstellerin, oh mein Gott. Ja, diese Sargnagel, die war auch irgendwie bei Zapp vor ein paar Wochen, wo sie dann auch irgendwie da gemeint hat, so ja, und dann haben sie alle gedacht, dass meine Satire wahr gewesen ist. Aber diesen Dreck kann ich mir auch nicht mehr anhören. Das habe ich ja schon ein paar Mal gesagt. Das ist so nervig, dieses ewige, ja, heute bin ich Journalist, morgen bin ich Satiriker, übermorgen bin ich irgendwie Unternehmer und übermorgen bin ich Speaker und übermorgen bin ich Politiker oder was da gar nicht was. Gut, das Nichtverstehen von Wollen von Satire und Mehrdeutigkeit ist schon immer eine schlechte Idee gewesen, aber da muss ich halt auch mal sagen, da hat die liberale oder libertäre Seite nicht mit angefangen. Und das auch noch nie in so einer Macht betrieben, wie das die Linke momentan betreibt. Ja, das ist halt auch zu so einem puren Bitchfighter irgendwie geworden, dieses ganze haha, du hast meine Satire nicht verstanden, haha, du hast meine Satire nicht verstanden, hin und her, her und hin. Wir sollten uns einfach darauf einigen, dass da hinter jede gute Satire an den Klammern lacht. Ja, definitiv, ja. So wie hier, Aufschrei in Klammern zu Recht. Ja, das war noch was ich gefunden hatte. Ja, regen sie sich über Funk auf, allerdings nicht über Frau Greim oder irgend so ein Kram, sondern über dieses Format hier, von dem ich noch überhaupt nichts gehört hatte, mit dem Titel Worldwide Wohnzimmer. Und unter der Überschrift ARD und ZDF fördern geschmacklose Inhalte mit Millionen stehen hier eigentlich Sachen, die ich so relativ ja harmlos fand. Also es gibt halt, wie sie es schon schreiben, eine gut Hassbeleidigung, weiß ich jetzt nicht, aber Sprüche über Brüste auf jeden Fall. Und das ist natürlich dann wieder so das Trigger-Ding schlechthin gewesen. Das geht natürlich gar nicht. Ja, aber ich meine, das ist doch nichts Neues. Wir finanzieren doch auch so Sachen wie die Heute-Show und so. Das ist doch dasselbe irgendwie. platte Witze und ja, also und jetzt machen wir das auch für junge Leute, ja. Ist klar. Ja, und die reden jetzt hier halt über Barbara Schöneberger und ihre Brüste und so ein Kram und deswegen, ja, da wird sich ja ewig jetzt drüber ausgelassen, nachdem die das irgendwie gehört haben, dass sich der Funk richtet sich an 14- bis 29-Jährige und so weiter und so fort. Weißt du, das ist schlimm so, ne? Wenn ich mir eine Frau, ich weiß nicht, ob die sich irgendwann schon mal ausgezogen hat, ich habe keine Ahnung, also jetzt irgendwie für ein Playboy oder so ein Zeug, aber das ist ja jetzt nicht irgendwie Gina Lisa oder so, die Schöneberger. Und das soll jetzt hier irgendwie furchtbar sein, dass sie über die irgendwie reden. Aber auf der anderen Seite kriegst du Susie Grime und diesen grässlichen Gender-Rassisten da, diesen, wie heißt ich so nochmal, Tarek. Und auf Klo und dieses Zeug. Und da das ist alles egal so. Aber hier, ihr habt was über Barbara Schöneberger gesagt. Und guck mal hier, das sind Männer. Und über Brüste, das ist halt auch wichtig, weil Brüste, das sind ja keine Frauen. Frauen dürften so lange über Brüste reden, wie sie wollen, aber das geht nicht. Die Grundidee entspricht völlig unserer Haltung, sagt die Funksprecherin. Was ein Leerkommentar. Die Grundidee, ja. Ja, war ja. Okay, und dann wurde das Video gelöscht und darüber hat der SWR. Und dann müssen sie sich alle nochmal darüber unterhalten, weil das haben sie, ne, das ist das nächste geile Ding, dass sie diesen Kram, diesen harmlosen Scheiß, also dann kann man sich drüber, also ich bin trotzdem natürlich der Meinung, dass das nicht gefördert werden muss mit meinen Rundfunkgebühren, aber wenn ich mir überlege, was für eine verleumderische Kacke da alle Nase lang von ARD und ZDF irgendwie produziert wird, also allein über GEMA geht und über Mansplaining zum Weltmännertag und so ein Zeug, wo keiner auf die Idee kommt, irgendwas rauszunehmen. Aber eine Hart-aber-fair-Sendung kann man löschen und diesen Kram kann man löschen, weil die sich über die Brüste von einer immer angezogenen Frau unterhalten haben. Ja, ich kann ja diesen ganzen Funkkram. Ich bin halt auch nicht mehr 29. Fickt euch, Moderatorin Christina Weinkamp. Super. Ja, das ist auch so ein Format, genau. Ja, war die nicht, weiß nicht, ob 14-Jährige so ein Format gucken müssen, aber wenn das heute so ist. Das Internet ins Fernsehen bringen, ja. Aber vor allen Dingen auf Jahre hinweg. In Gestaltung der Inhalte haben die Künstler große kreative Freiheiten. Ey, wir sollten wirklich mit den Affen für die nächste Staffel da einsteigen. Ja, und die reden ja halt eben auch immer viel davon, dass sie halt eben damit auch YouTube bewerben, ne? Also ARD und ZDF bewerben YouTube, was ja eine private Firma ist. Und mit diesem ganzen Kram geben die denen ja quasi neue Kunden. Ach, das ist doch auch schon wieder auf Klo, oder? Ja. Ja. Seit 104 Tagen gebührenfinanziert, meine Damen und Herren. Inzwischen sind sicher ein paar Tage mehr geworden. Ja, auf jeden Fall mit dem Kram. Ne, die müssen halt den Schritt ins Digitale hinkriegen. Ansonsten haben die keine Zukunft. Den öffentlich-rechtlichen Sendern sind die Formate jährlich rund 45 Millionen Euro. Ja. 45 Millionen Euro für YouTube-Videos. Da ist Anita Sarkeesian ja ein Fliegenschiss gegen. Stimmt. Das hat die Jungs auf die Beine gestellt. So habe ich das noch gar nicht gesehen, du hast recht. Aber gut, die haben wahrscheinlich schon so ein paar Redakteure dafür abgestellt, wenn sie dafür zwei Kanäle eingestellt haben, obwohl ich jetzt nicht weiß, wie hoch jetzt der redaktionelle Aufwand von 1 Plus und ZDF Kultur waren. Also das waren so Sender, wo ich immer mal wieder gerne, als ich noch Fernsehen geguckt habe, hingezappt habe, weil das war so eine von den Möglichkeiten, irgendeine coole Doku oder so zu erwischen. Aber Funk als Ersatz ist schon bitter. Es ist problematisch oder sehr problematisch, dass der deutsche Steuerzahler die Gewinne von Google mitfinanziert. Das muss man sich halt auch überlegen. Und das ist eigentlich ein Scheck an Google von den deutschen Rundfunkanstalten jedes Jahr. Hm. Wenn Flüchtlinge GEZ-Gebühren zahlen sollen. Ach ja. Ja, bei uns sind auch Sozialhilfeempfänger, also Hartz IV ist befreit oder kann sich befreien lassen. Warum machen die das nicht auch da? Geht es nicht? Müssen wir mal recherchieren. Keine Ahnung. Ja, aber auf jeden Fall sollen die dann jetzt irgendwie erklären, was jetzt irgendwie Satire ist. Das ist schon wieder dieses Ding, ne? Ja, das unmissverständlich dann, als solche gekennzeichnet werden muss. Ich sag's ja, das kommt schon noch mit dem Lacht. Diese Einblendung. Ja, genau. Gab es diese Diskussion schon mal oder in den späten 80ern, ob man nicht ein S bei Satire-Sendungen oben einblendet. Dauer-Satire-Sendung, ja, das kommt dann wahrscheinlich. Genau. So wie damit halt Leute nicht zufällig mittendrin einschalten und wie damals bei Orson Welles mit den Marsianern dann eine Massenpanik ausbricht. Also ich wünsche mir, was ich mir vor allen Dingen mal wünsche im deutschen Fernsehen ist, wenn sie diese ganzen Beiträge alle markieren, die die Kirche finanziert hat, also während der ganzen Sendung. Klar, im Abspann steht es irgendwo klein drin oder so. Mhm. Und das auch bitte schön für alle von diesen GmbHs und so, die die Kirche da noch gegründet hat, wo es quasi nicht offensichtlich ist. Sowas wie die Telux GmbH. Das ist nämlich so eine Firma, die unter anderem auch Tatortfolgen produziert. Ja, und die sind für den Webvideopreis nominiert. Und der Witz ist, der Webvideopreis wird nominiert von Barbara Schöneberger. Schon das hier irgendwo? Ja. Ich glaube schon, ja. Dann können Sie sich die Brüste ja aber mal das, live angucken. Und die sind nominiert als bestes Comedy-Format mit Brüsten, mit Witzen über Barbara Schönebergers Brüste. Das muss man sich, ich meine, jeder kriegt auch die Unterhaltung, die er verdient, oder? Ja, ich glaube schon, ja. Oh Mann. Am 1. Juni, Punkt. Okay. Oh ja, das ist ja mal was von mir. Das ist ein interessanter Artikel über diese Dame, Sarah Haider. Das ist in Amerika wohl so eine Galionsfigur der Ex-Muslime. Und sie, ja, also die war auch schon bei vielen Streams von Dave Rubin war sie, glaube ich, schon mal bei Gazat war sie auch auf jeden Fall schon mal dabei. Mhm. Die kommt gerade ganz schön rum und die ist auch bei diesen, also in Amerika gab es ja mal diese furchtbare Atheism Plus Geschichte und so und diese Konferenzen aus der Zeit, die gibt es halt teilweise immer noch, aber halt mit viel weniger Leuten, die da teilnehmen. Und ich merke das halt, dass sie da auch häufiger mal auf der Liste steht. Also ist eigentlich ganz positiv zu verstehen, weil ich habe nicht das Gefühl, dass sie irgendwie so groß verrückt ist in die Richtung, eher einer von denen, die halt eben den Leuten sagt, so, nee, das ist nicht alles so prima im Islam mit den Frauen und so. Mhm. Ja, ich fand das auch vor allem interessant, weil es halt hier mal einen, in deutscher Sprache einen Überblick auch einen Überblick einfach über die Person und weil ich finde es halt einfach wichtig, dass so Leute auch gesehen werden und dass sie hat halt in Amerika sich vom Islam losgesagt und ist dann halt auch eine Kritikerin geworden. Braucht natürlich, wie das so ist, mit der Religion des Friedens inzwischen dann auch Personenschutz und solche Sachen und muss relativ konspirativ leben. Also, es ist komisch, dass gerade irgendwie bei Leuten, die halt gewisse Ideologien kritisieren, immer sich diese Morddrohungen und dieses Leben im Untergrund durchsetzen, als hätte vor den ganzen anderen Gewalttätigen gar keiner so viel Angst. Ja? Ich verstehe es nicht, warum wir sowas auch in unserem Land, in unseren Ländern im Westen zulassen, dass Leute halt so unter Druck gesetzt werden, körperlich und auch über Familienmitglieder, die bedroht werden, etc. pp. Ja, also warum wir und sie sagt halt hier auch, dass sie keinen Ort für die Konferenzen von ihrer Ex-Muslimen Alliance finden, weil die Leute halt alle Schiss haben, ja, dass ihnen ihr schönes Tagungszentrum um die Ohren fliegt. Ja. Super. Aber es hat alles nichts mit dem Islam zu tun. Aber in Deutschland gibt es ja auch einen Zentralrat der Ex-Muslime. Ja, da ist es noch nicht so schlimm wahrscheinlich, aber da gibt es garantiert auch schon Leute, die mit Morddrohungen Schränke füllen können. Und das sind dann echte Morddrohungen auch teilweise. Ja. Da ist es nicht ganz, also das haben wir auch schon oft genug erlebt. Wenn ich hier sie sehe, denke ich an Theo van Gogh, wo solche Morde dann auch durchgeführt werden von irgendwelchen Durchgeknallten. Ja. Und hier sagt sie halt auch, sehen Sie sich an, wie Ayan leben muss. Ja. Wenn du den ganzen Tag mit der kugelsicheren Weste rumlaufen musst, nur weil du gesagt hast, hier ist es nicht alles gut, was der Islam macht. Super. Tatsächlich spendieren ja einige Linke unfassbare Vorträge, warum eigentlich der westliche Imperialismus an den Grausamkeiten schuld sei, die im Namen des Islam begangen werden. Ja, weil das ist halt auch ein Schwerpunkt von dem Artikel, dass sie extrem enttäuscht von den Linken ist. Auch halt die Kölner Silvesternacht, die Heuchelei der Linken beim Thema Islam. Und halt die, dass es halt eine Kluft gibt zwischen den alten linken Feministinnen, die halt gesagt haben, das geht nicht, auf keinen Fall, und das ist halt die patriarchalische Struktur des Islam, wie die Emma, und dann halt die andere Seite, die sagt, nee, das ist ja alles nur Rassismus, bla bla bla bla. Ja. Die Linken stellen die Ex-Muslime als eine Gruppe von Verrätern voller Selbsthass dar. Sie glauben, die Religion sei Muslimen innewohnend, also denken sie, dass eine Beleidigung der Religion einer Verhöhnung ihrer Hautfarbe gleichkommt. Sie rassifizieren Religion und subsumieren die Menschen darunter. Dieser Gedankengang wird sich gerade an den Muslimen rächen, weil er zu folgender Ansicht verleitet. Die Religion hat die Probleme, die nicht in die Moderne passen, also müssen die Muslime weg. Ja, und das ist, sage ich ja auch schon, irgendwann wird es einen Knall geben, wenn die Feder überspannt ist. Ja. Und sie meinen, Frauenrechte und bürgerliche Freiheiten gehörten stets zur westlichen Gesellschaft. Sie ordnen Frauenrechte den kulturellen Rechten unter. Letztendlich sagen sie, dass nicht westliche Frauen keinen Bedarf für Menschenwürde haben. Das ist der eigentliche Rassismus. Und das sagen wir, da werden wir ja auch nicht müde, das zu sagen, dass die linke Seite des Spektrums ignoriert irgendwie die Notlage von Frauen, zum Beispiel in Saudi-Arabien, im Iran und ähnlichen Ländern. Ja? Oder hier diese Geschichte mit der Frau aus Saudi-Arabien, die da geflohen war. Da hört man dann nichts. Ja, das hatte ich auch gehofft. Nicht nur allerdings. Du, ja. Nicht nur du. Ja. Ja, und so erleben wir die Inszenierung von Linda Sassoor als Kämpferin für Frauenrechte. Das war die Aktivistin, die den One Million Women March da mit organisiert hat, die aber gleichzeitig auch gerne mal den IS-Gruß zeigt. Ja, alles in allem anscheinend eine ziemlich mutige und schlaue junge Frau, muss ich sagen. Und ich bewundere, dass das Leute sich in persönliche Gefahr begeben, um eine Idee wirklich unter die Leute zu bringen. Und das ist ja, genau. Sicherlich keine schlechte, Botschafterin. Was die für einen Preis dafür bezahlt. Ne? Also wenn man das dann mal wieder vergleicht mit so Masiak und diesen ganzen Leuten, die dann friedlich in ihren gemieteten Zimmern dann da hocken und ihre Politiker empfangen. Und dann sagen, wir sind die neuen Juden hier. Man betrachtet uns hier irgendwie abschätzig und die wollen uns alle verfolgen und so. Ne? Ja, auf jeden Fall das lesenswert. Die Quellen folgen irgendwann morgen im Laufe des Tages normalerweise. Ja, also du meinst, es ist gut, dass es im deutschen Raum auch mal ist. Das macht ja immer die Richard Dawkins Foundation. Die haben seit 2-3 Jahren irgendwie auch irgendwie wen in Deutschland sitzen, der solche Artikel halt übersetzt. Also die machen, glaube ich, nichts selber, sondern das ist alles nur übersetzt. Ja, klar, das ist eine Übersetzung, aber ich finde es gut, dass, also, dass die Richard Dawkins Foundation sich um sowas kümmert. Ja, das war gestern AfD-Parteitag und ich fand es einfach so unglaublich scheiße selbstgerecht, was sie hier gemacht haben. Selber doof. Medienmenschen gegen rechts. Wie wäre es denn, wenn ihr mal Hagerup lernt und einfach mal mit den Leuten auch redet und die mal fragt, was sind denn eure Probleme, statt zu sagen, die Lügner seid ihr und wir sind Medienmenschen und deswegen hat uns Verdi ein Plakat gedruckt. Mann. Ja, also es gibt halt schon auch die, also das war in dieser Doku, wo wir eben auch schon davon gesehen hatten, gab es halt auch dieses eine Ding, wo du da meintest, dass, ob das eine Oper ist oder so, wo die beiden da standen und der eine war halt ein Journalist, der halt auch aufgedeckt hat, irgendwelche Korruption in der Landesregierung. Und dieser Typ, der daneben ihm stand, war halt so ein Verwirrter von wegen so, ja, die Medien sind doch alle gelenkt und so weiter und so fort. Und dann sagt er ihm halt auch so, ja, hier, ich habe riesen Druck gekriegt von allen, so, da fühle ich mich auch nicht gut bei und so ein Kram. Also solche Leute gibt es halt eben auch. Aber, ja, ich meine, muss man auch mehrmal gesagt haben, ne? Das ist natürlich nicht alle Leute, die in der Presse arbeiten oder so, aus den falschen Gründen dabei und machen ihre Arbeit nicht anständig. Ja, war halt nur so eine Momentaufnahme von den, Ja, war schon richtig so. Dieses, das ist ja halt auch keine, wen soll das überzeugen? Das ist nur für die eigene Gruppe, ne? Mhm. Und insofern können sie sich das auch gleich sparen. Ja, dieses hier, das hätte ich vielleicht noch ein bisschen früher einsortieren sollen, weil das hätte eigentlich gut gepasst zum Netzwerkdurchsetzungsgesetz, weil das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, das richtet sich ja auch gegen die bösen Fake News. Und es hat mir in letzter Zeit keine Ruhe gelassen. Ich musste das nochmal rausgraben, weil ich meinte mich ja zu erinnern, dass das alles angefangen hat mit einem einzigen BuzzFeed-Ding. Und das ist dieses eine einzige BuzzFeed-Ding, mit dem das alles angefangen hat. Also dieser Greg Silverman hier, der hat hier diesen BuzzFeed-Beitrag geschrieben. Am 16. November ist der hier irgendwie erschienen. Aber diese Sachen, die da drinstehen, die hat er schon früher irgendwo publiziert. Und das ist halt dieses mit dieser komischen Grafik hier, wonach angeblich die Fake News hier die Mainstream News überholt haben sollen, kurz vor der Wahl. Und das ist diese Behauptung auf jeden Fall. Ja, klar. Weißt du, was die gemacht haben? Die haben einfach gesagt, wir nehmen jetzt jeden Twitter-Post auf der Welt, in dem Facebook. Da geht es um Facebook ausschließlich, um Facebook. Oder Facebook, ja. Wir nehmen jeden Facebook-Post, in dem irgendwas zu Trump drin steht, der nicht von den Mainstream-Medien kommt und machen da Fake News draus, glaube ich, einfach. So, zack. Ja, also hier unten gibt es nochmal irgendwie eine Aufschlüsselung auch, was sie da jetzt irgendwie drunter verstehen. Also dieses Pope Francis-Ding halt eben, wobei er auch da sagen muss, ist das jetzt wirklich wahlentscheidend? Ich habe keine Ahnung, ob die Leute da ja, und The Political Insider ist auch eine Seite, genauso wie Ending the Fed, wo ich nicht glaube, dass allzu viele Leute, die da irgendwie kennen oder irgendwie von den Unentschlossenen sich da irgendwie draus informieren würden. Switch Weapons to ISIS. It's over. In Deutschland würde da stehen jetzt Kopfverlag, politically incorrect, ja. Kopfverlag halt. Und da muss ich halt auch, so leid es mir tut, die Leute, die den Unterschied zwischen dem Kopfverlag und irgendwie einem echten Buchverlag nicht verstehen, dem kann ich nicht helfen. Medienkompetenz ist kein Gewächs auf der Wiese. Denver Guardian, okay. Das sind die Mainstream-Election-Stories. Und wie die verteilt worden sind. Stop pretending you don't know why people hate Hillary Clinton. Ja. Was soll das? Mainstream. Das ist auf jeden Fall halt eben das Ding, quasi. Und dann habe ich das nochmal nachgeschaut. Ja, das ist jetzt hier die Popularität von den Seiten, glaube ich, oder so. Auf jeden Fall in allen Artikeln, die ich gefunden habe, New York Times oder so, ich habe halt mir angeguckt, die Tage seit dem 1. November. Und das war der älteste, den ich gefunden habe, den habe ich exemplarisch mal eingefügt. Den habe ich mir jetzt mal gespart. Hier von Brian Stelter von CNN. Und auch der beruft sich halt... Der gleiche Brian Stelter, der letzte Woche den... diesen Mörder, der auf Facebook gestreamt hat, hat er doch gesagt, das liegt alles an GTA und Videospielen und so. Der war das, ja. Okay, also das war jetzt auf jeden Fall der älteste, den ich gefunden hatte. Hier gibt es irgendwie um Snoops. Die kann dir helfen, Snoops. Na, auch hier schon dieses Ding drin, von wegen hier die Fact-Checker. Gib doch mal den Fact-Checker ein bisschen mehr. Geh da mal drauf, ich zeig dir mal, was die für Facts checken. Das ist mir nämlich die Tage aufgefallen. Mal. Aber wo war denn jetzt hier der Name von dem? Ah ja, genau, das BuzzFeed Reporting Team. Darum geht es nämlich, über die BuzzFeed Story Study von Hyperpartisan Facebook Seiten. Man hat ja nicht auch diesen Craig... Hyperpartisan. Okay. Ich dachte, der hätte den... Ich such nochmal eben nach dem Namen hier. Okay. Wohl nicht namentlich erwähnt, aber bei den anderen ist der auch immer namentlich erwähnt worden. Also jetzt hier dieser Silverman hier. Ach schade, du hättest mal auf Snopes klicken sollen. Ja, ich hab's nur offen. Ich wollte nur eben nochmal meinen Gedanken zu Ende führen. Also der Gedanke ist halt eben, liebe Leute, ne? Wir machen Gesetze in Deutschland. Alle drehen völlig frei. Ne? In sämtlichen Parlamenten wird irgendwie davon geredet, dass wir ein Fake-News-Problem haben. Und da, liebe Leute, habt ihr Greg Silverman, das ist derjenige, der sich die Scheiße ausgedacht hat, dass es dieses Problem jetzt gibt. Und den haben sie alle zitiert und dann ist es schneeballmäßig losgerannt und seitdem haben wir diesen ganzen Müll. Ein Typ. Die beziehen sich alle Sachen, die ich gefunden habe aus den ersten Tagen, beziehen sich nur auf diesen Typen. So. Und jetzt gucken wir es noch aufs. 404 nicht gefunden. Ja, super. Top-Ding. Jetzt habe ich da irgendeinen, ich hatte einen Link da drauf und habe mir das angeguckt und dann habe ich mir angeguckt, was die so alles da fact-checken. Ja. Das ist alles die England Patriots. Das ist so ein unsinniger Scheiß, irgendwelche Celebrity-Kacke und hier also das Beste, was ich gesehen habe, gibt es eine Nacho-Therapie und da hat dann ein Typ auf dem Foto gelegen, der mit Nacho-Käse übergossen war und da ging es dann, gibt es wirklich irgendwie eine Möglichkeit, eine Nacho-Therapie zu machen. Das war so... Was für ein Irrsinn. Dafür kriegt Korrektiv dann auch Geld, oder was? Für den Blödsinn? Hat Dieter Bohlen damals wirklich einen Penisbruch gehabt? Hat Falco jemals Drogen genommen? Sowas, oder was? Super. Guck mal, das ist doch... Und da oben ist noch Werbung. Also, denen muss es auch gut gehen. Teste mal das Kundenerlebnis deiner Marke. Ja, übel, ne? Guck mal, die könnten ja dann auch wie Adblock Plus irgendwann hingehen und sagen, ey, pst. Wenn ihr uns ein bisschen Kohle rüberschiebt, gucken wir bei euch nicht so genau hin. Pst. Also grundsätzlich, wenn die sich erstmal oder sich korrektiv erstmal etabliert hat, hätten die schon so ein bisschen so eine Mafia-Position, wenn sie das alleine machen. Also ähnlich war das jedenfalls hier auch mit diesem... Vielleicht gucken wir uns das einfach mal eben schnell an. Das war der Zap-Beitrag über das neue Anti-Fake-News-Kollektiv. Und dreimal dürft ihr raten, wer dabei ist. BuzzFeed. aus Frankreich. Ja. Das ist Juliette, eine Journalismusstudentin in Paris. Sie ist Frankreichs Antwort auf die Fake News. Zumindest ist sie ein Teil der Antwort, die sich Crosscheck nennt. Seit gut einem Monat eingesetzt bei BuzzFeed France. Bei BuzzFeed France. Ne? Die haben es erfunden und jetzt können sie Kapital rausschlagen. Müssen wir das noch weiter gucken eigentlich dann jetzt? Naja, wir können vielleicht die Seite nochmal anschauen. Ich kann nochmal War hier ein Link drin? Ich schaue nochmal. Weil die Seite ist nämlich auch... Vielleicht ist es ein Geschäftsmodell von BuzzFeed. Das ist ja wie Insider-Wissen, wenn du das Thema selber setzt. Genau, es gibt mal Fake News. Quelle BuzzFeed. Wir müssen was dagegen tun. Wer bietet sich da an? Die Fake News-Experten von BuzzFeed. Wäre doch schade, wenn dem schönen Internet was zustößt. Ja, ich suche gerade mal nach der Seite von denen. Ist auch kein Link dabei. Was haben wir als nächstes hier? Das ist das News Lab, das Google News Lab. Was so futuristisch klingt, ist im Endeffekt eine Linksammlung. Mit ein paar Videos. Dann kann man sich selber zum Fake News Experten praktisch ausbilden und lernt Investigative Reporting in 112 Minuten. Ja, also quasi wie google ich als Journalist. Darum geht es wahrscheinlich. Oder sowas wie Multimedia Storytelling oder einen eigenen YouTube-Kanal oder so ein Kram. Aber darum geht es ja halt eben auch. Publishing and Monetization. Wie kriege ich Geld mit meinem Clickbait? Und wie platziere ich mein Clickbait am besten? Naja. Also auf jeden Fall, upsala. Das ist hier die, das ist das Cross-Check. Das ist hier die Seite und da gibt es auch eine englische Version. Ja, das sind dann ja auch also so nur die wichtigsten Sachen. Na gut, in Frankreich ist ja im Moment einiges am Kochen und da war ja auch in letzter Zeit einiges am Kochen, was die ganzen Kandidaten und Ex-Präsidenten und so angeht. Ja, und deswegen an der Seite sind halt die ganzen, die da alle mitmachen. Ist auch sowas wie Le Monde halt eben dabei und Facebook. Also irgendwie, als ich darauf geguckt hatte, war irgendwie das Top-Ding, dass dieser eine Intellektuelle irgendwie gesagt hat, angeblich gesagt haben soll, er würde Frankreich verlassen, wenn hier Le Pen die Wahl gewinnt. Und da stand dann daneben, dass wer nicht war. Ich auch denke, ja, das ist ja ne, auch nur das Wichtigste so. Ja, zu dem News Lab Training Center auf jeden Fall hat ja hier irgendjemand, ich glaube, das warst du, wenn er diese Perle hier gefunden. Weil das ist hier nämlich die Leiterin nämlich des die Google Chefin. News Lab. Und bei der Female Future Force Academy, der eine oder andere mag sie eventuell schon mal gehört haben aus unseren letzten Videos, als Coach mitwirken. Also für die 100 Euro, die jeder da reingesteckt hat, inzwischen haben sie wohl die 150.000 geknackt. Geht dann 1 Euro oder so, geht an diese Dame, die bei Google sicher nicht gut bezahlt wird, weil sonst hätte sie das ja nicht nötig. Oh. Ja, ist ja schon lustig, dass sie dann, und da heißt es immer, es gäbe keinen Ansprechpartner für Journalisten. Hier ist doch ein ganzes News Lab. Ja. Sogar schon darüber berichtet, dass die Frau Bücker höchstpersönlich hat den Beitrag geschrieben. Die digitale News-Expertin. Die Nachrichtenoffensive. Okay, sie hat bei Twitter gearbeitet vorher. Das hat sich ja voll gelohnt. Dann. Entscheidende Aufbauarbeit für einen defizitären Verein gemacht. Medien und Politik stark positioniert. Das war wahrscheinlich die Tante, die hier die ganzen Leute alle eingeladen hat mit der Besprechung über das weitere Vorgehen. Damals dieses Bild mit Kübra Gümüşay, mit Vizurek, mit der ganzen Femi-Clique bei Twitter Deutschland. Weil es gibt es ja nicht mehr, das Twitter Deutschland-Büro. Rechtzeitig abgesprungen. Also Für so ein unvorteilhaftes Foto würde ich mich echt beschweren, muss ich sagen. Ja, das ist aber nicht von ihr, das ist ja nur Werbung. Nee, überhaupt, also. Würde ich sagen, nee, das nicht. Ja, ja, die Female Future Force Academy. Super. Ich war lange die One-Woman-Show für Twitter in Deutschland. Gibt's von der nur ein Foto? Wahrscheinlich. Twitter und Frauenförderung. US-Riese. Okay, was? Okay, die ist aus der School of Governance, Master bei dem Political Management. Aha. Sollte man für sowas nicht eher Journalismus oder so? Ne? Damit wird man dann Chefredakteurin, okay. Zog sie dann der Liebe wegen nach London, das Patriarchat hat zu Polen. Das weißt du ja nicht. Könnte ja auch sein, dass die Multigendered Dragonkin ist und es nee, halt sind, noch Drachen. Die sieht nicht Multigendered Dragonkin aus, die sieht nach ich brauche einen Mann aus. Also. Um die Glühbirnen einzuschrauben und die Nee, sie kommt ja nicht ran, weil die Glasdecke dazwischen ist. Ja, wahrscheinlich. Ja, aber also da hat sich echt jede Menge illustres Volk versammelt. Ich weiß nicht, hast du den Zeitartikel auch noch mit reingenommen? Sonst erzähle ich das gerade. Welchen? Zu Female Future Farce. Nee. Ja, weil, also wer sich noch erinnert, wir hatten ja letztens schon mal das Thema hier Female Future Force und Edition F und da ging es um das Interview mit dieser Mirna Funk, die ihre Freunde auch gerne mal Mirna Mussolini nennen und die es für eine gute Idee hielt auf die Frage, wie stellst du dir die, was müssen wir tun, damit die Zukunft für Frauen besser wird, die Antwort gab, wir müssen eine Terrororganisation gründen und die alten weißen Männer aus dem Weg schaffen, der dann hinterher einen Lacht hinzugefügt würde. Und die Zeit Online hat sich wirklich entblödet, den Artikel nochmal zu veröffentlichen bei Ihnen als ja, Mirror sozusagen. Und das Lustigste an der ganzen Nummer, also erstmal haben Sie 400 Kommentare oder 450 Kommentare gekriegt, von denen 90% gesagt haben, ja, was will die blöde Alte denn? So ein Narzissmus und wer sowas sagt, der macht auch schlimmere Sachen und wer sowas sagt, kann sich hinterher nicht beschweren und so. Und das Beste ist, sie haben das ohne das Lacht abgedruckt. Und da haben natürlich dann auch gleich Leute in den Kommentaren darauf hingewiesen, dass es zwei Versionen von dem Artikel gibt und so. Lustige Geschichte am Rande zur Female Future Farce. Aber dass man den überhaupt reprintet, diesen unglücklichen Artikel. Also ja, das wäre echt interessant, ja warum schon die das machen. Also meine Vermutung ist halt, dass sie vielleicht die Kontroverse gesehen haben und dann einfach die Kuh noch ein bisschen melken wollten. Also ja, nach dem Motto, wenn die Leute das googeln. Das hast du vorhin irgendwann schon mal auf Twitter gesagt. Das fand ich sehr plausibel, dass es reiner Clickbait ist. Ja, eine andere Variante, die ich mir noch vorstellen könnte, wäre, weil die haben ja auch dieses 5 nach 8 oder wie das heißt, 10 nach 8 oder so, diese, wo ja auch die vom Missy-Magazin da irgendwie schreibt, dass sie das darüber irgendwie reingefischt haben. So nach dem Motto, die sagen dann einfach nur, ja, das und das finden wir gut. Und dann wird das einfach so irgendwie aufgekauft, reprintet für günstig Geld, ne? Irgendwelcher Kram von diesem Edition F, weil das landet sowieso an allen möglichen Stellen. Ja. Oh Stichwort ja. Kulturmarxismus. Das sind eher jetzt Sachen, dass, also die können wir heute nicht durchsprechen, die Dinger. Nächstes Mal. Ich war also, wenn wir jetzt damit anfangen, sind wir um 10 fertig oder so. Wir können es hier kurz eingeblendet. Das kann man ja ruhig schon mal ans Herz legen. Also es ist hier, wo ist das? Es kommt in die Kommentare. War das Evolution? Alles Evolution? Ja, genau, da war der Artikel ursprünglich und da hat jemand sich die Mühe gemacht, hier sich mit dem Thema Kulturmarxismus, Foucault etc., das wir in einer der letzten Sendungen hatten und das für das wir viel ob unseres Unwissens gescholten wurden. Ja, wir geloben ja Besserung, informieren uns weiter und jetzt habe ich hier halt zwei Artikel, die einmal, also das waren ursprünglich Kommentare, aber es sind im Endeffekt Artikel. Er hier, der Leschek, der sagt zum Beispiel, dass es Kulturmarxismus nicht gibt, dass es ein reiner Propagandabegriff der Rechten ist. Und das, dafür führt er auch Antworten an. Und der zweite Artikel, dieses Immunisierungsstrategie, das sagt halt, nee, das ist es nicht. Im Gegenteil, das ist eigentlich nur der Ausweis einer anderen Strategie, nämlich dieser Immunisierungsstrategie, dass man, wie war das, dass man von vornherein praktisch die Kritik an den Sachen ablehnt. Ja. Also wer sich da mal reinlesen will, ich denke, wir werden da zu gegebener Zeit einfach mal was zu machen, einen Sonderstream. Aber also so einfach wie die Antworten, die unter dem Stream dann standen zu dem Thema, ist es offensichtlich nicht. Es ist einfach auch ein umkämpfter Begriff momentan. Aber gut, wie gesagt, das würde jetzt Stunden dauern, bis wir da durch sind. Aber könnt ihr schon mal reinlesen, dann könnt ihr auch mitdiskutieren im Chat. Ja, hier ging es um den Gasangriff in Syrien. Genau. Und da gibt es jetzt Michael Lüders und der war in der Talkshow. Ich habe ehrlich gesagt weder diese Talkshow gesehen, noch habe ich diesen Michael Lüders jemals irgendwas von dem irgendwo gesehen. Aber die Übermedien haben sich hier auf jeden Fall damit beschäftigt, dass also so getan wurde, als wäre das jetzt ein Fakt, dass der Herr Lüders sich hier was ausgedacht hat. Nämlich bezogen auf Waffenlieferungen, die in der Cumhuriyet, dieser türkischen Zeitung, mal berichtet worden sein sollen, laut Herrn Lüders. Und dann sind sie alle losgerannt, zum Beispiel auch Korrektiv, und haben dann irgendwie gesagt, so nee, das ist, stimmt alles nicht. Aber im Endeffekt war es schon so, es war nur halt eben nicht ganz richtig. Also es stimmte nicht, dass, wie war das? es stimmt halt, dass in der Zeitung halt Artikel zu dem Thema erschienen sind, ja. Aber die waren nicht von dem Dündar. Genau, ja. Also es war wirklich eine... Das ist im Endeffekt dann das, was falsch war. Ja, das hatten wir ja auch letztes Mal schon bei dieser kurzen Grafik zu Snopes, ja, Fievel. Dass dann manchmal halt Kleinigkeiten als falsch rausgesucht werden und anhand dessen wird die gesamte Information als falsch geflaggt. Ja. Bibel. Ja, erinnert mich so ein bisschen an GamerGate, wirft ja den Leuten vor, dass Zoe Quinn sich falsche Bewertungen erschlichen hat. Aber sie wurde ja gar nicht bewertet. Ja, genau. Schachmatt GamerGate. Ja. Ja, auf jeden Fall, ja, die sind halt alle losgerannt und haben gemeint, so, nee, der verbreitet ja falsche Nachrichten, aber im Endeffekt war es halt nur diese Kleinigkeit. Ja, Projektbüro für Diversität. Ja, genau, das Projektbüro für Diversität. Ja, diesen Beitrag habe ich auch nur überflogen, aber es geht halt eben wieder darum, dass man... Ja, ist der Berliner Kultursenator hat jetzt das erste Projektbüro für Diversity Arts Culture vorgestellt. Das heißt, Identitätstheorie wird jetzt in den kulturellen Institutionen Berlins eine Rolle spielen, einfach. Ja. Also und es wird da dann sicherlich gegendert, es werden sicherlich Männerrollen mit Frauen besetzt, nur weil man edgy sein will, es werden schwarze Schauspieler als Nazis auftreten, solche Sachen werden passieren und ja. Aber was ist denn mit Speziismus? Ich bin dafür, dass die Rolle von Fievel demnächst irgendwie ein Mensch übernimmt oder ein Affe oder irgendwie so. Das Diversitätsentwicklung ist auf jeden Fall ein Leitungsthema. Das heißt, die Leitung muss das Thema richtig vorantreiben. Ja, so entwickelt sich Kultur, indem irgendwie ein Gremium aus Äffchen genau. Da oben sitzt und sagt, in die Richtung muss es gehen. Das so hat sich Kultur schon immer entwickelt. Ich werde das mal kurz. Das Politbüro für Diversität, Arts und Culture. Ich werde das mal kurz fixen, genau. Ja. Oh, jetzt kommen wieder Chris Hacker Skills zum Einsatz. Chris ist nämlich im echten Leben. Und da darf ich euch gar nicht erzählen, was der da macht. So, gefixt. Stimmt aber gar nicht, Fake News. Hier. Das Politbüro gab es schon. Wir glauben, dass es Muster gibt, die man vermeiden sollte. Die haben wir Don'ts genannt und dass es welche gibt, die man unbedingt verfolgen sollte. Also die Do's. Ja, ey. Diversität verlangt nach Gesellschaft, nach sozialer Bewegung. Ja, nee, alles verlangt nach Gesellschaft und sozialer Bewegung, damit es überhaupt sinnvoll sein kann. Also wenn es dann nur so ein Häufchen vertrockneter Genderforscherinnen gibt, die danach schreien, dann hat das keine Legitimation. Es ist egal, was die Genderforscherinnen dann als Do sehen oder als Don't. Wie sollen die Menschen erreicht werden? Ja, so nicht. Ganz wenn einfach. Man daran dreht, dann tut sich auch was. Daumenschrauben identifizieren, wo wir sagen können, wenn man daran dreht, dann tut sich auch was. Nein, Herr Regisseur, Sie müssen mindestens die Hälfte Frauen in Ihrem Ensemble haben und drei davon müssen behindert sein und die vierte muss Person of Color sein. Ja? Wie sollen die Menschen erreicht werden? Nicht, dass es jetzt irgendwie ist. Also wenn ich mich das in meinem Büro frage, wie ich Menschen erreichen kann, dann, und vor allen Dingen Berlin. Die deuten dann immer aufs Telefon. Also, ja, keine Ahnung, die Hipster sind allzu hip fürs Theater wahrscheinlich. Die Logik des weißen deutschen Kulturbetriebs. Geil. Alter Schwede. Was glaubst du, wer den bezahlt? Bleibt logisch. Ey, weißer deutscher Kulturbetrieb. Bleibt logisch. Die Volksbühne hatte das N-Wort in großen Lettern über dem Eingang aufgehängt. Oh mein Gott, was für Rassisten. Also wenn an der Volksbühne oben Neger dran steht, dann glaube ich aber auch ganz sicher, dass die damit Leute verunglimpfen wollen. Die Volksbühne, ich meine. Volksbühne, hä? Hä? Feivel. Wir sind ja gleich fertig. Ist ja gut jetzt. Ja, komm doch her. Ja, komm her. Oh ja, das fand ich, also das ist auch so eine Sache, wo ich ja nicht so genau weiß, ob das nicht Fake News ist, weil das ist einfach zu lustig. Na, also lustig. Was heißt lustig? Traurig ist es eigentlich, ja, ja. Ja, traurig ist es. Klingt wie eine Geschichte, die sich ein Troll ausdenken würde, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Ja, also auch bitte nicht hinterher wieder sagen, die Affen sind auf Fake News reingefallen. Ich sage das hier mit aller Vorsicht. Ich hoffe, Heatstreet hat hier gut recherchiert. Ja, also es geht im Grunde genommen um das, was in der Überschrift steht. Also diese Professorin, die macht sozial, also soweit ich das verstanden habe, so soziologische Kurse. Und hat dann von einem Schüler, der ja schon vorher irgendwie opponiert hat, auch während des Unterrichts praktisch, ja, hat sie halt eine Arbeit bekommen, die sie so sehr getriggert hat, dass sie sie nicht fertig korrigieren konnte. Und zwar, weil diese Frau also Flashbacks bekommen hat zu ihrer eigenen Vergewaltigung, weil dieser Mann, und jetzt festhalten, hat Dinge gesagt, die so auch ihr Vergewaltiger hätte sagen können. Außerdem, und weil der auch noch genauso alt war wie der Mann damals, der sie vergewaltigt Sachen, hat. Sachen, die hätte sagen können, so Sachen wie, ich glaube nicht, dass es eine Rape-Culture gibt. Also ja, die, genau. Er hat das angezweifelt, dass es eine Rape-Culture gibt. Sie konnte, hier, sie sagt, sie war so traurig, dass sie nicht länger Sachen korrigieren oder lesen konnte, Arbeiten korrigieren oder lesen konnte. Ach du meine Scheiße, ja, dann not fit for life. Dann such dir einen Therapeuten. Also viele Leute haben Probleme mit der modernen Welt, aber das hilft nichts, wenn man dann irgendwie seine Macht als Lehrer missbraucht, so ungefähr. Ich habe mir vorgestellt, wie er auf der anderen Seite des Schirms sitzt und er lacht über meinen Schmerz und macht Witze über meine Verzweiflung. Hallo? Ich habe mir vorgestellt, dass er befreundet mit meinem damaligen Vergewaltiger ist. Ja, Entschuldigung, ich weiß nicht, was bei dir schief geht, Mädchen, aber, oh, warum ist so jemand denn bitte, wie kommt man mit so einer fragilen Psyche auch nur in die Nähe von der Lehrtätigkeit und warum? Sie hat niemals eine Anleitung irgendwie, sie hat niemals eine Anleitung erhalten, wie man eine Arbeit benotet, die wie etwas klingt, das der eigene Vergewaltiger geschrieben haben könnte. Ja, das, ich bin auch dafür, dass an jeder Universität jetzt Kurse eingerichtet werden, die da heißen, wie man eine Arbeit korrigiert und so weiter und so fort. Also das ist hier wohl erschienen bei Inside Higher Ed. Ja. Also Ed steht für Education. Also für Lehre. So. Aber wie gesagt, es könnte halt auch ein Troll sein, Anonymous und so weiter und so fort. Ich weiß ja nicht, ob Inside Higher Ed einfach so sowas veröffentlicht. Ich habe keine Ahnung, ob die irgendwie kredibel sind oder ob das nur irgendwie, ja, keine Ahnung, Bullshit-Magazin ist. I thank you for this piece. Oh ja, natürlich. Surviving rape apologists in the classroom. Leck mich am Arsch, ey. Surviving. Conditionally accepted. Okay. Sex assault on campus. Steht da noch irgendwas drunter, ob die das geprüft haben, wer die war oder so? Snopes. Ah, oh. The author is social. Oh. Okay, kommt nur von einem Blog. Nochmal von einem Blog, okay. Bright Word Hurts. Na ja, gut, ich denke mal, die haben das nicht geprüft, ob das echt ist oder nicht. Von wann ist das hier? Auf dem Original? 2015, Dezember, Oktober. Okay. Ja, dass Heat Street jetzt was drüber macht, ist auch interessant. Ne? Ja, vielleicht kam das Higher Ed Ding erst von jetzt. Das ist von, ja, das von jetzt. Ah, okay. Da haben wir doch dieses lustige Voting zum Abschluss. Das ist die queer.de, und die hat gefragt, was hältst du von der Debatte über Sprechverbote in der queeren Community? Die Leute, die hier öfter zu hören, haben Beißreflexe wahrscheinlich noch ein bisschen im Hinterkopf, das war dieses Buch, wo sich eine Transaktivistin, ein Transaktivist dazu geäußert hat, dass es halt diese Sprechverbote gibt und dass es irgendwie eine Minderheit von Leuten gibt, die versucht, darüber Macht zu erlangen. Ja, und hier wird halt gefragt und interessanterweise scheinen das nicht nur wir so wahrzunehmen, sondern auch Leute, die in der Szene sind. Nämlich 45,2% sagen, diese Diskussion ist wichtig, denn dogmatische Aktivisten reißen die Meinungshoheit an sich. Also da scheint durchaus auch ganz schön Druck auf dem Kessel zu sein. Jeder kann sagen, was er will, der Vorwurf ist übertrieben. Eine solche Wortwahl füttert nur rechte Verschwörungstheorien. Also da haben wir dann die wahren Gläubigen und hier unten immerhin 30%. Widerstand ist kein Sprechverbot. Ja, also das sind ja eigentlich die beiden Extreme, würde ich sagen, ne, die die meisten gekriegt hat. Die einen sagen, das ist wirklich quasi Verschwörung in die eine Richtung. Die anderen sagen, nein. Das ist Widerstand. Naja, aber wenn du jetzt die Unentschlossenen sozusagen nimmst und halbierst sie jeweils auf die Lager, sind glücklicherweise immer noch die Besorgten in der Überzahl. Ja, aber wie gesagt, fand ich trotzdem interessant, dass es so eine hohe, hätte ich eigentlich nicht gedacht. Hätte ich auch eher, ich hätte mehr Leute auf B als auf A getippt. Mein Leben hat das nichts zu tun, ja. Ja. Weil, also es scheint da in der Community scheint auch deutlich mehr Bewusstsein dafür. Da, ja, auf der anderen Seite hast du dann noch wieder diesen Einflussfaktor, dass hier halt Leute im Internet sind, die an der Abstimmung teilnehmen. Das heißt, es sind schon aber mal die werden ihre dogmatischen, Leute, die vielleicht so Themen die werden, auch eher sehen. Ja. Die werden ihre dogmatischen Aktivisten schon kennen. Also, da bin ich mir relativ sicher. Ja, das waren die Weltraumaffen. Heute mal wieder nur zu zweit, aber wir hoffen, es hat trotzdem Spaß gemacht. Wenn nicht, gibt es Ärger. Ja, wir spätestens nächsten Sonntag. Ja, von mir war es. Das macht's gut. Ciao, ciao.